Fantastik aus Studio 13. In dieser Reihe hören Sie heute die erste Folge des dreiteiligen Hörspiels Der Golem von Hermann Motschach, nach dem Roman von Gustav Meyrink. Wer heißt schon Athanasius Pernath? Ich nicht. Aber es gibt jemanden, der so heißt. Der Besitzer des Hutes, den ich heute im Café vertauschte. Der Name steht im Schweißleder. Athanasius Pernath. Das Mondlicht fällt auf das Fußende meines Bettes und liegt dort wie ein großer, heller, flacher Stein. Ich schlafe nicht und wache nicht. Erlebtes vermischt sich mit Gelesenem und Gehörtem. Eine Krähe flog zu einem Stein, der wie ein Stück Fett aussah. Da sie dort nichts Wohlschmeckendes fand, flog sie fort. So verlassen auch wir, die Versucher, den Asketen Gotama Buddha, da wir den Gefallen an ihm verloren haben. Wieder fahre ich empor aus dem Dämmer halber Träume. Da liegt der Mondschein auf dem Fußende meiner Decke wie ein großer, heller, flacher Stein. Ein Stein, der im Schutt meiner Erinnerung verborgen liegen muss. Wie so vieles. Athanasius Pernath. Der Name vermischt sich mit der Vorstellung jenes Steins, der aussieht wie ein Stück Fett. Ein Gefühl von Hilflosigkeit überkommt mich. Habe ich freiwillig jeden Widerstand aufgegeben oder haben mich meine Gedanken überwältigt und geknebelt? Ich weiß nur, mein Körper liegt schlafend im Bett und meine Sinne sind von ihm losgetrennt. Ich. Wer ist das? Wer ist jetzt ich? Pernath, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wassertrum. Wie gehen die Geschäfte? Nun, wie werden sie gehen, die Geschäfte, Pernath? Wer kauft Trädel in Prag? Was selber ist ein einziger Trädelhaufen? MS, Pernath. Möchten Sie kaufen alte Herdplatten, wenn Sie wären beispielsweise der Archivar Hillel? Was wohnt da oben neben Ihnen und hat nichts zu kochen auf seinem Herd, weil er weggeschenkt hat sein ganzes Gehalt an arme Leid? Nun, wie werden da gehen die Geschäfte von Aaron Wassertrum? Wird er sich müssen delektieren an ein Stückel Bräut mit Hering, der solche Aaron Wassertrum? Das Herz könnte einem brechen, wenn man ihn so hört und nicht wüsste, dass er der reichste Mann ist im Prager Ghetto. Gehört ihm doch nicht nur dieses Haus in der Hahnpassgasse, sondern noch ein halbes Dutzend Zinshäuser rund um die Altneusynagoge. Verirrt sich einmal ein Fremder in sein Gewölbe und fragt nach dem Preis des einen oder anderen, fuchtelt er ihm abwehrend vor dem Gesicht herum und sprudelt irgendetwas Unverständliches durch die Hasenscharte, damit dem Käufer die Lust vergeht und er erschreckt seinen Weg fortsetzt. Ich stieg die ausgetretenen Stufen zu meiner Behausung empor, über deren speckiges Aussehen ich mir flüchtig Gedanken machte. Da war die 14-jährige rothaarige Rosina des Trödlers Wassertrum. Ich musste dicht an ihr vorbei. Sie stand mit dem Rücken zum Stiegengeländer und bog sich lüstern zurück. Bernhard. Ich wich ihren Blicken aus, mich ekelte vor ihrem zudringlichen Lächeln und diesem wächsernen Schaukelpferdgesicht. Das schwammige weiße Fleisch und die Wimpern dieser Rothaarigen sind mir widerlich. Ich sperrte auf und schlug rasch die Tür hinter mir zu. Und auch noch Sommersprossen. Ist sie eigentlich seine Tochter oder seine Nichte? Wenigstens hat sie nicht seine Fischaugen und die klaffende Hasenscharte. Pampernat. Sie steht immer noch draußen und hofft, dass ich sie vielleicht zu mir hereinrufe. Geile Schlampe. Rosina! Rosina! Rosina! Hört doch auf, hier herumzubellen, Jaromir! Loisa und Jaromir. Den ganzen Tag sind sie hinter ihr her. Die Zwillingssöhne des alten Horstchenbäckers, der vor einem Jahr gestorben ist. Jetzt sorgt ein altes Weib für sie. Ich weiß nicht, welche von den vielen, die versteckt im Haus wohnen, wie Kröten in ihren Löchern. Sie müssen ihr abliefern, was sie gelegentlich stehlen oder erbetteln. Leichenwäscherin soll sie sein. Ah, was geht's mich an? Ich muss meine Arbeit voranbringen. Ausbesserungen an einem metallenen Buchinitial. Ein Lachen. In diesen Häusern. Im ganzen Ghetto wohnt niemand, der fröhlich lachen könnte. Vor einigen Tagen hat mir Zwack, der Marionettenspieler, anvertraut, ein Herr hätte das Atelier nebenan teuer gemietet. Offenbar als Liebesnest. Von 3 Häusern aus soll es möglich sein, unauffällig in das Atelier zu gelangen, sogar durch eine Falltür. Woran mich dieses Lachen nur erinnert? Warum zermartere ich mir den Kopf? Als ob ich diese Barriere in meinem Gehirn je überwinden könnte. Meister Bernhard, verbergen Sie mich, um Gottes Christi willen. Fragen Sie nicht, verbergen Sie mich hier. Mit aufgelöstem Haar, weiß wie die Wand, stand sie vor mir, einen Brokatstoff über die bloßen Schultern geworfen. Hinter ihr hatte ich eine Sekunde lang das hässlich grinsende Gesicht des Trödlers Aaron Wassertrum wahrgenommen. Das metallene Initial I, das ich ausbessern sollte, nahm die Hälfte einer Buchseite ein. Das Kapitel hieß Ibur, die Seelenschwängerung. Ein kabbalistisches Werk vielleicht? Unwillkürlich begann ich zu lesen. Sie brachten ein Weib geschleppt. Das Buch sprach zu mir wie ein Traum und rührte mein Herz an wie eine Frage. Der Erdkoloss und nackt. Die Worte wurden lebendig, kamen auf mich zu, pfauenhaft prunkend. Der schlug wie ein Erdbeben und ich fühlte, es war das Leben einer ganzen Welt in ihr. Ich sah einen Mann und ein Weib, die hielten sich umschlungen. Nein, es war eine einzige Gestalt, halb männlich, halb weiblich. Ein Hermaphrodit auf einem Thron von Perlmutt. Seine Krone endete in einem Brett aus rotem Holz. Bis zum Ende hatte ich das Buch gelesen. Da war mir, als hätte ich in meinem Gehirn geblättert und nicht in einem Buch. Alles hatte ich in mir getragen, nur war es mir entfallen, so wie mir die Erinnerung an mein früheres Leben entfallen war. Wer war der Mann, der mir das Buch gebracht hatte? Ich wollte mir seine Erscheinung ins Gedächtnis zurückrufen. Vergeblich. Mir kam ein Einfall. Ich versuchte, den Unbekannten nachzuahmen in Gang und Mienen. Und was meinem Gehirn nicht gelang, das gelang meinem Körper. Mit einem Mal war mein Gang tappend geworden, wie der Gang eines Menschen, der beständig im Begriff ist, vornüber zu fallen. Ja, das war er. Ich trug ein fremdes, bartloses Gesicht mit hohen Backenknochen und schaute aus schräg stehenden Augen. Plötzlich war ich wieder ich selbst, Athanasius Pernath. Ich nahm das Buch vom Tisch und sperrte es in meine eiserne Kassette. Warten wir den Platzregen ab, Meister Pernath. Wir würden nass bis auf die Haut. Sie haben recht, Charousek. Die Häuser sehen aus wie verdrossene Heiden, die sich taufen lassen müssen. Höhlen, in denen tückisches, feindseliges Leben hockt. Manchmal läuft es durch die Mauern wie ein Beben und die Menschen, die in ihnen wohnen. Sie kennen die Golem-Sage, Charousek? Sie vergessen, ich bin hier aufgewachsen. Um 1600 formte der kabbalakundige Rabbi Löw aus Lehm einen künstlichen Menschen und erweckte ihn zum Leben, indem er ihm ein magisches Wort hinter die Zähne schob. Und dieser Golem erstarrte in derselben Sekunde, da der Zettel mit dem Wort aus seinem Mund genommen wurde. Ich denke oft, so müssten all die Menschen hier entseelt zusammenfallen, wenn man irgendeinen winzigen Begriff aus ihrem Hirn löscht. Niemals sieht man sie etwas tun und doch scheinen sie immerfort beschäftigt. Entartete, zahnlose Raubtiere. Aber mancher von ihnen ist ein Millionär. Nehmen Sie diesen Aaron Wassertrum. Ihm gehört fast ein Drittel der Judenstadt. Dass Wassertrum reich ist, wusste ich. Aber Millionär? Oh, ich kenne ihn genau. Ich kannte auch seinen Sohn, den berühmten Augenarzt. Wenn einmal auf seine Herkunft die Rede kam, warf er bescheiden hin, dass sein Vater noch aus dem Ghetto stamme. Ich aber weiß, was es mit ihm für eine Bewandtnis hat. Meister Pernath, ich bin so arm, dass ich es selbst kaum mehr begreife. Ich muss halbnackt gehen, wie ein Vagabund, und bin doch Student der Medizin. Und so arm war ich bereits, als ich diesen allmächtigen Dr. Vassori zu Fall brachte. Man glaubt, in Prag ein gewisser Dr. Salvoli sei es gewesen. Dr. Salvoli war nichts als mein Werkzeug. Den Trödler Aaron Wassertrum lässt wohl manchmal eine furchtbare Ahnung nicht schlafen, dass jemand anderer als dieser Dr. Salvoli die Hand im Spiel gehabt haben müsse. Er wird es bald erfahren. Genau an demselben Tag, an dem er Dr. Salvoli an den Hals will. Was haben Ihnen Wassertrum und sein Sohn denn getan, dass Sie so voll Hass sind, Charousek? Ja. Lassen wir das. Der Regen lässt nach. Wissen Sie, wie man grünen Star heilt? Nein. Nein? Dann muss ich es Ihnen deutlich machen. Man zwickt aus der Regenbogenhaut des Auges ein keilförmiges Stückchen heraus. Die unvermeidlichen Folgen davon sind abscheuliche Blendungserscheinungen, die fürs ganze Leben anhalten. Dr. Vassori nun konstatierte, besonders an Frauen grünen Star, wo harmlose Sehstörungen vorlagen. So konnte das degenerierte Raubtier sein Opfer auch ohne Kraft und Zähne zerfleischen. Bei der Augenspiegelung mit grellem Licht bereitete er dem Kranken absichtlich so viel Schmerzen wie möglich. Und dann versetzte er ihm die Diagnose Erblindung unvermeidlich. Wenn es denn soweit war, dass das verzweifelte Opfer seine Knie umklammerte und um Hilfe flehte, riet er zu schleuniger Operation. So etwas nennt der Schachfreund Zugzwang. Je länger Dr. Vassori zögerte, desto höhere Summen boten die Kranken. Und so ließ er sich endlich erweichen und fügte ihnen an beiden Augen jenen irreparablen Schaden zu, der das Leben zu stetiger Qual gestalten musste. Durch solche Verbrechen mehrte er nicht nur seinen Ruhm, es schmeichelte seiner Eitelkeit und machte ihn reich. Wäre ich nicht gewesen, er triebe sein Handwerk noch heute. Ich schob Dr. Salvoli vor, einen jungen deutschen Arzt, und häufte Beweis auf Beweis, bis der Staatsanwalt seine Hand nach Dr. Vasuri ausstreckte. Da beging die Bestie Selbstmord. Und zwar mit jener Fiole Amylnitrit, die ich absichtlich in seinem Ordinationszimmer hatte stehen lassen. Es hieß in der Stadt, der Gehirnschlag hätte ihn getroffen. Jetzt ist Wassertrum allein mit seiner Gier und mit der Wachspuppe. Ich starrte Charousek voll Entsetzen an. Er ist schwindsüchtig, sagte ich mir. Die Fieber des Todes kreisen in seinem Hirn. Da fuhr wie ein Blitz in meine Erinnerung das Gesicht Wassertrums, wie er damals in mein Zimmer hineinstarrte. Dr. Salvoli. Ja, natürlich, so war der Name des jungen Mannes gewesen, der das Atelier neben mir gemietet hatte, als Liebesnest. Dr. Salvoli. Charousek, von einem heftigen Hustenanfall fast umgeworfen, tappte auf die Straße hinaus, nickte mir zu und verschwand. Was hatte Charousek nur mit der Wachspuppe gemeint? Wie gut unser Prokop neuerdings die jiddische Folklore beherrscht. Er ist ja oft genug im Loisitschek, wenn der alte Meschuk in der Neftali aufspielt. Und wo auch heute Abend wieder aufspielen wird. Wir werden alle hingehen. Du, Frieslanders, habt deine Schnitzarbeit, du, Zwack, und unser Meister, Pernat. Oh, das Geburtstagskind. Ich selbst verstehe mich von selbst. Aber zunächst lehren wir die Punschterrine zur Feier des heutigen Geburtstags. Woher weiß er den eigentlich? Ich denke, er kann sich nicht an seine frühen Jahre erinnern. Aber schließlich, wer erinnert sich schon an seine Geburt? Prokop, Sie sprechen schon wie Bernhard. Was ist los mit Ihnen? Die Geschichte vom Buch Ebur hat ihn nachdenklich gestimmt. Eine Geschichte von einem Buch? Naja, eigentlich von einem Menschen, der ein Buch brachte. Und seltsam aussah. Perlat weiß nicht, wie er heißt und wo er wohnt. Und obwohl sein Äußeres sehr auffallend gewesen sein soll, kann er es nicht schildern. Merkwürdig. War der Fremde vielleicht bartlos? Hatte er schreckstehende Augen? Ja, ich glaube. Kennen Sie ihn denn? Er erinnert nur an den Golem. Golem? Wissen Sie etwas über den Golem-Zwack? Wer kann sagen, dass er etwas über ihn weiß? Ich weiß zum Beispiel, dass ein Rabbi im 17. Jahrhundert ihn erschuf und durch eine Zauberformel zum Leben erweckte, die er ihm zwischen die Zähne schob. Siderische Kräfte. Ja, und eines Abends soll der Rabbi versäumt haben, ihm die Formel wieder aus dem Mund zu nehmen. Da wäre der Golem wie ein Tobsüchtiger durch die Gassen gerast und hätte alles zerschlagen, was ihm in den Weg kam. Als ihn der Rabbi endlich gebändigt hatte, blieb von ihm nichts übrig als die zwergenhafte Lehmfigur, die heute noch drüben in der alten Synagoge gezeigt wird. Worauf geht die Sage eigentlich wirklich zurück, Zwack? Ja, wer das wüsste, dass aber irgendetwas, das nicht sterben kann, im Ghetto sein Wesen treibt, ist sicher. Zwack, wollen Sie uns nicht weitererzählen? Ja. Bei Gott, er hockt da wie eine von seinen steifen Marionetten. Die Geschichte vom Golem lässt sich schwer fassen. Ungefähr alle 33 Jahre wiederholt sich ein Ereignis in unseren Gassen, für das keine Erklärung ausreicht. Ein vollkommen fremder Mensch, bartlos und von mongolischem Typus, schreitet durch das Ghetto aus der Richtung der Altschulgasse her, in altmodische Kleider gehüllt, mit eigentümlichem Gang. So, als wolle er jeden Augenblick vorn überfallen. Und ist urplötzlich verschwunden. Manche sagen, er beschreibt auf seinem Weg einen Kreis und kehrt wieder zu dem Punkt zurück, von dem er ausging. Einem uralten Haus nahe der Synagoge. Ich war noch ein kleiner Junge, da untersuchte man dieses Haus von oben bis unten. Man stellte fest, dass da ein Raum mit Gitterfenster vorhanden sein muss, zu dem es keinen Zugang gibt. Ein Zimmer ohne Tür? Also nein, Zwack. Wie will man das herausgefunden haben? Sehr einfach, Frieslander. Man hängte Wäsche aus allen Fenstern, um von der Gasse einen Augenschein zu gewinnen. So kam man der Tatsache auf die Spur. Ein Mann ließ sich an einem Strick vom Dach herunter, aber kaum war er in die Nähe des Gitterfensters gelangt, da riss das Seil. Der Unglückliche zerschmetterte sich auf dem Pflaster den Schädel. Darüber habe ich oft mit dem Archivar Shemaya Hillel gesprochen. Ach, der hier im Haus wohnt? Mhm. Auf meiner Etage? Ja. Er befasst sich mit Kabbalistik, wie es heißt. Shemaya Hillel, ist nicht seine Tochter diese Rothaarige, diese Rosina mit dem Karussellpferdgesicht? Welche Verkennung, Frieslander. Rosina ist die Tochter des widerlichen Trädlers da drüben, Aaron Wassertrum. Das ist auch so eine Erscheinung, die in allen Ecken und Winkeln lauert. Ja. Dieses starre Grinsen kenne ich nun schon seit 60 Jahren. Aber Zwack, Rosina ist kaum 20. Ich spreche von ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Stets das gleiche Gesicht, immer derselbe Name, Rosina. Eine ist die Auferstehung der anderen. Ihre Mutter ist nach Rosinas Geburt mit 15 Jahren verschwunden. Es heißt, sie hatte mit einem Mord zu tun, der hier im Haus verübt wurde. Wie jetzt ihre Tochter machte sie damals die halbwüchsigen Jungen verrückt. Ja, ja, ja. Und mit der Großmutter war es zu ihrer Zeit nicht anders. Das Schicksal in diesem Haus irrt im Kreise umher und kehrt immer wieder zum selben Punkt zurück, wie ich grübelte. Da war doch eine Parallele. Sie fiel mir nicht ein. Frieslander schnitzelte an seinem Marionettenkopf und das Punschwasser im Kessel brodelte. Von der Kneipe zum Loisitschek dudelte leise Tanzmusik herüber. Eine schwere Müdigkeit legte sich mir über die Augen. Ich rückte meinen Lehnstuhl aus dem Lichtschein in den Hintergrund. Zuerst dachte ich, ich schliefe. So steinern war die Ruhe, die sich meiner bemächtigte. Aber ich schlief nicht. Ich hörte, wie Prokop die Gläser neu füllte, und ich sah Frieslanders Schnitzmesser blitzen. Zwacks Stimme murmelte wie in weiter Ferne. Von Dr. Salvoli war die Rede, und von der vornehmen Dame, der Gattin eines Adligen, die ihn in dem Atelier nebenan heimlich besuchte. So, Ihr Glas, Meister Pernat. Er ist eingenickt. Scheint so. Gebiete wie das von Golem sollte man vor ihm nie berühren. Vorhin seine Geschichte von dem Buch Ibor. Ich wette, die hat er nur geträumt. War er eigentlich lange im Irrenhaus? Er kann doch erst 40 sein. Ich weiß es nicht. Habe auch keine Vorstellung, woher er stammt. Aussehen tut er ja wie ein altfranzösischer Edelmann. Mit seiner schlanken Gestalt und dem Spitzbart. Vor Jahren hat mich ein befreundeter Arzt gebeten, mich ein wenig um ihn zu kümmern. Ich habe ihm die beiden Kammern hier besorgt. Seitdem lebt er hier, bessert Antiquitäten aus und schneidet Gemmen. Er hat offenbar alles, was mit seinem Wahnsinn zusammenhängt, vergessen. Ein Glück für ihn. Zwacks Rede presste mir das Herz wie mit rohen Händen zusammen. Mein krankhafter Widerwillen, der Erinnerung an verflossene Ereignisse nachzuhängen, der seltsame, von Zeit zu Zeit wiederkehrende Traum, ich sei in ein Haus mit einer Flucht mir unzugänglicher Gemächer gesperrt, das beängstigende Versagen meines Gedächtnisses in Dingen, die meine Jugendzeit betrafen, all das fand mit einem Male seine furchtbare Erklärung. Ich war wahnsinnig gewesen. Man hatte Hypnose angewandt, hatte das Zimmer verschlossen, das die Verbindung zu jenen Gemächern meines Gehirns bildete, hatte mich zum Heimatlosen inmitten des mich umgebenden Lebens gemacht. Und keine Aussicht, die verlorene Erinnerung je wieder zu gewinnen. Gelänge es mir auch, den Eingang in jenes verschlossene Zimmer zu erzwingen, müsste ich nicht abermals den Gespenstern, die man da rein gebannt, in die Hände fallen. Die Sage vom Golem. Plötzlich erkannte ich den Zusammenhang zwischen dem Raum ohne Zugang, in dem er wohnen sollte, und meinem bedeutungsvollen Traum. Auch in meinem Fall würde der Strick reißen, wollte ich versuchen, durch das vergitterte Fenster in mein Inneres zu blicken. Immer noch schnitzte Frieslander an dem Marionettenkopf. Das Holz knirschte unter der Klinge des Messers. Wie der Kopf sich unter seinen Händen hin und her wandte, war es, als habe er Bewusstsein und spähe von Winkel zu Winkel. Dann trafen seine Augen auf mich. Er starrte mich an, wie ich ihn. Ein Ritz mit der Messerklinge und die hölzernen Züge gewannen schreckhaftes Leben. Ich erkannte das Gesicht des Fremden, der mir damals das Buch brachte, die schräg stehenden Augen. Dann kam der Moment des Tausches. Ich war es selber geworden und lag auf Frieslanders Schoß und spähte umher. Meine Blicke wanderten durchs Zimmer und eine fremde Hand bewegte meinen Schädel. Frieslander, um Gottes Willen, das ist ja der Golem. Was wollen Sie denn, Zack? Das ist doch ganz und gar misslungen. Damit warf er den Kopf durch das Fenster auf die Gasse hinunter. Mein Bewusstsein schwand. Ich tauchte in eine tiefe Finsternis. Als ich nach scheinbar endlos langer Zeit erwachte, hörte ich den Kopf aufs Pflaster fallen. Wieder unter den Menschen, Meister Bernhard? Sie haben so fest geschlafen, dass Sie nicht merkten, wie wir Sie schüttelten. Der Punsch ist aus. Sie haben alles versäumt. Kommen Sie mit zum Läusecheck, Meister. Das wird Ihre Lebensgeister erfrischen. Das sind wir Gäste. Der Kopf muss rein durch ein Kanalgitter gefallen sein. Hole der Teufel. Meinen Hals verwette ich, da unten hat jemand geschrien wie in Todesangst. Mir kam es so vor, als ob da von unten eine Hand gegen eine Eisenplatte klopft. Bei mir versammelt, da habe ich zufällig den besten Tisch von ganzes Etablissement frei für die Herrschaften. Pane Schafranek, mit so Schnelligkeit von einem Mann, stell ihnen spanische Blende um und um, damit Herrschaften seid gestärkt. Champagner, höre ich die Herrschaften. Wenn Sie es gehört haben, Pan Loisitschek, wird es wohl stimmen. Also, Champagner. Das sind mir Gäste, das sind mir Gäste. Da schaut man. Da drüben auf der Estrade scheint sich ja tatsächlich die Creme des Adels breit gemacht zu haben. Haben Sie gesehen, wie der Schnösel im Frack der Musik einen Silbergulden zugeworfen hat? Ja, aber der Schlom da vorne am Podium, der mit der Schickse im Arm, hat ihn blitzschnell aus der Luft geschnappt. Wahrscheinlich einer vom Bataillon, nach der Geschicklichkeit zu schließen. Bataillon? Meister Pernat hat sicherlich noch nie etwas vom Bataillon gehört. Zack! Vielleicht erzählen Sie ihm die Geschichte vom rechtsgelehrten Dr. Hulbert. Was soll ich Ihnen erzählen? Er kannte schon als Jüngling nichts als Studium. Wie grüne Wiesen, Blumen und Wälder aussehen, erfuhr er nur aus Büchern. Und wie wenig Sonnenschein in Prags schwarze Gassen fällt, wissen Sie ja selbst. Er machte sein Doktorat mit Auszeichnung und wurde ein berühmter Rechtsgelehrter. Dass ein Mann wie er weichen Herzensempfindungen zugänglich sein könnte, hätte keiner geglaubt. Doch gerade in solchen verschlossenen Herzen glüht die Sehnsucht am heißesten. An dem Tag, da seine Majestät ihn zum Rektor Magnificus an unserer Universität ernannte, ging es von Mund zu Mund, er habe sich mit einem bildschönen Fräulein aus niederem Adel verlobt. Von da an schien das Glück bei Dr. Hulbert eingezogen zu sein. Er trug seine Frau auf Händen und erfüllte ihr jeden Wunsch. Aber er wollte auch andere an seinem Glück teilhaben lassen. Und so nahm er, da seine Ehe kinderlos blieb, einen armen Studenten an Sohnes Statt an. Aus dieser guten Tat jedoch erwuchs ihm das bitterste Leid. Eines Tages, er kam mit einem Strauß Rosen nach Hause, um seiner lieben Frau eine Freude zu machen, traf er sie in den Armen dessen, auf den er Wohltat über Wohltat gehäuft. Am selben Abend noch saß er, der Ausbund der Mäßigkeit, hier beim Loisitschek und trank bis zum Morgengrauen. Der Loisitschek wurde seine Heimstätte für den Rest seines zerstörten Lebens. Im Sommer schlief er irgendwo auf Bauschutt, im Winter hier auf den hölzernen Bänken. Allmählich sammelte sich das lichtscheie Gesindel der Stadt um ihn und so kam es zur Gründung jener seltsamen Gemeinschaft, die man noch heutigen Tags das Bataillon nennt. Dr. Hulberts umfassende Gesetzeskenntnis wurde zum Bollwerk für alle die, denen die Polizei zu scharf auf die Finger sah. Er wusste immer einen Ausweg und die Justiz war machtlos. Was die Ausgestoßenen der Gesellschaft verdienten, übergaben sie getreulich der gemeinsamen Kasse, aus welcher der nötige Lebensunterhalt bestritten wurde. Einmal im Jahr fand nachts beim Loisitschek eine seltsame Feier statt. Das Bataillon versammelte sich, es herrschte Stille wie bei einem Gottesdienst und Dr. Hulbert erzählte seine Lebensgeschichte. Wenn er zu der Stelle mit dem Rosenstrauß kam, versagte ihm jedes Mal die Stimme und er brach weinend zusammen. Eines Wintermorgens fand man Dr. Hulbert erfroren auf einer Bank, unten an der Moldau. Sein Leichenbegräbnis sehe ich noch heute vor mir. Das Bataillon hatte sich fast zerfleischt, um es so prunkvoll wie möglich zu gestalten. Voran ging der Pedell der Universität in vollem Ornat, in den Händen das purpurne Kissen mit der gildernen Kette darauf. Dr. Hulbert war bis zu seinem Tode nominell immer noch Rektor Magnificus. Hinter dem Leichenwagen in unabsehbarer Reihe das Bataillon, barfuß, schmutzstarrend, zerlumpt. So erwiesen sie ihm die letzte Ehre. Auf seinem Grab steht ein weißer Stein, darin sind drei Figuren gemeißelt. Der Heiland zwischen den Schächern. Man munkelt, Dr. Hulberts Frau habe das Denkmal gestiftet. Wird also doch hier getanzt, trotz Verbotes. Ich sperre die Spelunke. Wirt, Sie kommen mit mir. Alles, was hier ist, marsch auf die Wachstube. Hören Sie! Loisitschek, wer ist der Herr? Das, bitteschön, ist seine Durchlaucht Exzellenz Ferry Altenstädt aufzuwarten. Wenn ich Ihnen meine Karten überreichen darf, Herr Kommissär. Bitte sehr, danke sehr, der Herr. Aber durch Fürst Laucht, Exzellenz, bitte Gehorsam um Perkussion, Exzellenz, reine Routineangelegenheit. Die Damen und Herren, die Sie hier versammelt sehen, sind meine lieben Gäste. Wünschen's, Herr Kommissär, vielleicht vorgestellt zu werden. Also Exzellenz, durchlaucht, reine Pflichterfüllung. Sehe ja, dass hier alles anständig zugeht. Pardon. Abtreten, Männer! Alles brach in Hochrufe auf den Fürsten Altenstädt aus. Die Musik setzte wieder ein, der Tanz tobte wilder denn je. Mitten in einem Haufen junger Leute taucht plötzlich Rosina auf, volltrunken, kreischend. Sie hat lange rosa Strümpfe an und einen Herrenfrack, sonst nichts. An der gegenüberliegenden Wand lehnen Loisa und Jaromir mit bleichen, verzerrten Gesichtern. Ein Rittmeister dreht sich mit der halbnackten Rosina im Takt und ein weibischer Kerl mit schulterlangen blonden Haaren liegt schmachtend an der Brust des Fürsten. Ja, ja, das sind mir Gäste. Da staunt man. Tschechisch! Wasser! Wasser! Pernat ist ohnmächtig geworden! Ist ein Arzt hier! Wasser! Das war doch wohl falsch, ihn hierher zu nutzen. Wir müssen ihn in seine Wohnung schaffen. Nein, zum Archivar Hillel! Der kennt sich aus in solchen Dingen. Unsichtbare Finger hielten meine Zunge. Ich konnte kein Glied rühren, aber das Gefühl des Grauens hatte von mir abgelassen. Ich wusste genau, wo ich war. In Schemaja Hillels Zimmer. Mir war wie nach Heimkommen zumute. Alles kam mir selbstverständlich vor. Auch, dass Hillel mit einem siebenflammigen Sabbatleuchter hereintrat und mich begrüßte wie jemanden, den er erwartet hatte. Sein Gesicht war schmal und fein geschnitten. Er mochte nicht viel älter sein als ich. Du bist um einige Minuten früher gekommen, als anzunehmen war. Sonst hätte ich die Lichter schon vorher angezündet. Du wunderst dich, dass du dich nicht über mich zu verwundern vermagst, nicht wahr? Und dass ich dich duze, obwohl wir uns bisher nur 3 bis 4 Mal wöchentlich auf den Stiegen begegnet sind. Was aber gäbe es da zu erschrecken? Schreckhaft wirken nur die gespenstischen Dinge, die Kishpu auf den Menschen. Aber du willst mich fragen nach dem Fremden, der dir das Buch Ibur gab. Ja. Nimm an, dieser Mann, den du den Golem nennst, bedeutet die Erweckung des Toten durch das innerste Geistesleben. Alles, was zur Form geronnen ist, war vorher ein Gespinst. Wer aufgeweckt worden ist, kann nicht mehr sterben. Schlaf und Tod sind dasselbe. Kann nicht mehr sterben? Alles in mir schien verändert seit jener kurzen Begegnung mit Schemaja Hillel. Hatte ich früher vergebens versucht, den Weg zurück in mein vergessenes früheres Leben zu finden, jetzt lag dieser Weg leuchtend vor mir. Das Buch Ibur erschien vor mir. Und 2 Buchstaben flammten darin auf. Der eine, der das erzene Weib bedeutete, mit dem Pulsschlag mächtig wie ein Erdbeben. Der andere in unendlicher Ferne. Der Hermaphrodit auf dem Thron von Perlmutt, auf dem Haupte die Krone aus rotem Holz. Mein lieber Meister Pernat, bitte vernichten Sie diesen Brief sofort, nachdem Sie ihn gelesen haben. Oder besser, bringen Sie ihn mir mit. Ihr ehrliches Gesicht hat mir neulich so viel Vertrauen eingeflößt. Ihr lieber, seliger Vater hat mich als Kind unterrichtet. Das gibt mir den Mut, mich an Sie um Hilfe zu wenden. Bitte, kommen Sie heute um 5 in die Domkirche auf dem Ratschin. Eine Ihnen bekannte Dame. Lange saß ich da und hielt den Brief in der Hand. Meine Stunden hatten einen Inhalt bekommen. So sollte der morsche Baum noch Früchte tragen? Die Hand, die sich mir hilfesuchend entgegenstreckte, hielt ein Geschenk. Die Rückerinnerung. 16:30. Ich nahm Hut und Mantel und verließ meine Wohnung. Einen Augenblick blieb ich stehen an Hillels Tür. Eine heimliche Scheu hielt mich ab, zu klopfen. Die Straßen lagen weiß im Schnee. Ich wunderte mich, wie der Himmel so voll ziehender Vögel war. Wie ich die unzähligen Stufen emporstieg zum Ratschin, versank Schritt um Schritt die Stadt mit ihren Dächern und Giebeln vor meinem Sinn. wie ich Ihnen danken soll. Bitte, vergessen Sie wenigstens, solange wir hier sind, die Situation, in der Sie mich damals gesehen haben. Damals, als ich vor dem Trödler in Ihre Wohnung flüchtete. Ich fühle mich nicht als Richter über meine Mitmenschen, Madame. Schon durch Monate war mir aufgefallen, dass, wohin ich auch ging, allein mit meinem Gatten oder mit Dr. Salvoli, stets das grauenvolle Gesicht mit der Hasenscharte irgendwo in der Nähe auftauchte. Dr. Salvoli versuchte, mich zu beruhigen. Aber jedes Mal, wenn der Name Wassertrum fiel, wurden seine Lippen weiß. Er verheimlichte mir, dass ihn der Trödler mehrmals zur Nachtzeit in seiner Wohnung besucht hat. Etwas zieht sich um uns zusammen wie eine Schlinge. Ich halte das nicht länger aus. Nun ist Dr. Salvoli auch noch erkrankt, wie gelähmt von der Gefahr. Darf ich Ihnen eine vielleicht grausame Frage stellen, Madame? Warum bekennen Sie sich nicht offen zu Ihrer Liebe? Weil ich mein Kind nicht hergeben will. Glauben Sie, mein Mann ließe es mir? Wassertrum soll alles haben, was ich besitze, aber mein Kind... Mein Kind soll er mir lassen. Und warum wenden Sie sich damit gerade an mich, Madame? Weil ich die Worte nie vergessen habe, die Sie mir sagten, als ich selbst noch ein Kind war. Vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren. Diese Worte, Madame. Denk an mich, wenn du im Leben nicht mehr aus noch ein weißt. Vielleicht darf ich es sein, der dir hilft. Ich schämte mich meiner Tränen. Am liebsten hätte ich Ihnen das rote Korallenherz geschenkt, das ich in einem Seidenband um den Hals trug. Erinnerung. Ein kleines Mädchen im Schlosspark unter dunklen Ulmen. Deutlich sah ich es wieder vor mir. Mit aller Kraft jagte ich den heulenden Schmerz in die Brust zurück. Es war eine gnädige Hand gewesen, die das Tor meiner Erinnerung verriegelt hatte. Eine Liebe zu stark für mein Herz hatte mein Denken zernagt und die Nacht des Irrsinns senkte sich lindernd über meinen wunden Geist. Die Stadt unter nachtblau glitzerndem Schnee, zwinkernde Laternen über Bergen aufgeschichteter Christbäume, brabbelnde Bettelweiber vor der Mariensäule. Am Eingang zum Ghetto Zwacks Marionettentheater. Schrill und schneidend singt der Pulcinell. Wo ist das Herz aus rotem Stein? Es hing an einem Seidenbande und funkelte im Frierotschein. Da liegt noch die Kerze, die mir Schemaja Hillel mitgegeben hat. Ein Wink? Soll ich ihn aufsuchen, ihm klagen? Nein, dazu habe ich kein Recht. Sie braucht Hilfe. Sie. Aber an wen sich wenden in diesem Friedhof von Stadt, durch den sich die Lebenden Höhlen und Gänge genagt? Jemand im Atelier? Jemand nebenan? Dr. Salvoli? Ohne Sie? Nein. Außerdem ist er krank. Es kann nur dieser Aaron Wassertrum sein, der nebenan spioniert. Suchen Sie hier, Pernat. Sind Sie's? Das Licht weg. Der Trödler könnte uns sehen. Sie halten mich sicher für einen Dieb. Nein, Charousek, für einen Bundesgenossen. Sie wissen vielleicht, dass Dr. Salvoli diese Räume als Nid d'Amour gemietet hat. Wassertrum könnte die Frau erpressen wollen, das will ich verhindern. Habe ich mich also doch nicht geirrt. Ich ertappte den Kerl einmal, als er sich an der Eisentür zu schaffen machte. Um ihm zuvorzukommen, habe ich alles Belastende aus den Schubläden zusammengesucht. Hier, Briefe. Nehmen Sie sie an sich. Sie sind der Einzige im Ghetto, den er für harmlos hält. Ich verschwinde lieber. Eine seltsame Unruhe griff nach mir. Ein unsichtbares, und ich verstand es nicht. Seit geraumer Zeit schon keimten geheime Kräfte in mir auf, das war gewiss. Sinnlos, sie wegzuleugnen. Falltür, Falltür, Falltür. Warum wiederholten meine Lippen mechanisch dieses Wort? Mein Blick heftete sich auf eine Stelle am Boden des Ateliers, die mir schon vorhin aufgefallen war. Ein eiserner Ring. Ich zog daran. Eine Platte hob sich. Falltür. Steile Stufen hinab in tiefste Finsternis. Ich stieg hinunter. Matter, erstickender Geruch nach Schwamm überall. Nischen, feucht von Schimmel. Windungen. Ecken und Winkel. Gänge nach links und nach rechts. Und immer wieder Stufen, hinauf und hinab. Endlich ein flacher, ebener Weg. Das konnte nur einer jener zahllosen Gänge sein, die unter dem Ghetto hinführen. Die Prager hatten von jeher triftigen Grund, das Tageslicht zu scheuen. Das Gestein senkte sich so tief herab, dass ich mich bücken musste, um durchzukommen. Plötzlich stieß ich mit dem schützend emporgehobenen Arm in einen leeren Raum. Die Öffnung war genau viereckig und ausgemauert. Ein Schacht. Wenn das Gefühl meiner Finger mich nicht täuschte, endeten hier die Reste einer eisernen Wendeltreppe. Ich klomm empor. Oben horizontales Getäfel mit einer Falltür, die an den Seiten schwaches Licht durchließ. Eine Falltür in Gestalt eines Sterns. Ich drückte die Platte hoch und stand im nächsten Moment in einem Gemach, das von grellem Mondschein erfüllt war. Einem Gemach ohne Tür. Die Gitterstäbe des Fensters standen zu eng, als dass ich den Kopf hätte durchstecken können, aber so viel sah ich. Das Zimmer befand sich in Höhe des dritten Stockwerks. Zum Ghetto musste die Gasse unbedingt gehören, denn die Häuser kehrten einander so seltsam den Rücken. Ich sah mich im Zimmer um. Nichts, was mir auch nur den kleinsten Aufschluss gegeben hätte. Der Wandkalk war abgefallen, der Boden fast fußhoch bedeckt mit Staub. Das Gerümpel in der einen Ecke zu durchsuchen, ekelte mich, Lumpen offenbar zu einem Knäuel geballt. Es gelang mir, mit der Fußspitze einen Teil davon ans Mondlicht zu ziehen. Ein blitzender Punkt, wie ein Auge. Ein Metallknopf vielleicht. Allmählich wurde mir klar, ein Ärmel von sonderbarem, altmodischen Schnitt hing da aus dem Bündel heraus. Und dieser handgroße, seltsame Packen, was war das? Ich bückte mich. Ein Tarockspiel. Konnte es etwas Lächerlicheres geben, ein Kartenspiel an diesem gespenstischen Ort? Eine lähmende Kälte ging von dem Kartenpack aus. Ich konnte ihn kaum mehr loslassen. Meine Finger erstarrten. Ja, ich fühlte jeden einzelnen meiner Knochen zu Eis werden. Das ist der Tod, sagte ich mir, der dir die kalten Hände auf den Scheitel legt. Und ich wehrte mich wie ein Rasender gegen den betäubenden Schlaf des Erfrierens. Ich schrie durch das Fenstergitter um Hilfe. Da fiel mein Blick auf die Lumpen in der Ecke. Ich stürzte darauf zu und zog sie mit schlotternden Händen über meine Kleider. Es war ein zerschlissener Anzug aus dickem, dunklem Tuch von uraltmodischem, seltsamem Schnitt. Dann kauerte ich mich in dem gegenüberliegenden Mauerwinkel zusammen. Auf dem Boden lag eine Karte aus dem Tarockspiel. Der Pagad. Unverwandt musste ich ihn anstarren. Er stellte den hebräischen Buchstaben Aleph dar, in Gestalt eines Mannes, altfränkisch gekleidet, mit grauem Spitzbart, den linken Arm erhoben, während der rechte abwärts deutete. Hatte das Gesicht dieses Mannes nicht eine seltsame Ähnlichkeit mit dem meinen? Der Bart passte so gar nicht zu einem Pagad. Ich warf die Karte zu dem anderen Gerümpel in die Ecke. Dort lag sie jetzt und schimmerte. Ich überlegte, wie ich mich retten könnte. Ohne Licht die endlosen Gänge wieder zurückfinden? Unmöglich. Vielleicht könnte sich jemand vom Dach mit einem Strick... Wie ein Blitzstrahl durchfuhr es mich. Ich wusste, wo ich war. Ein Zimmer ohne Zugang, nur mit einem vergitterten Fenster. Das Haus in der Altschulgasse, das jeder mied. Schon einmal hatte sich ein Mensch an einem Strick vom Dach herabgelassen, um durchs Fenster zu schauen, und der Strick war gerissen. Ja, ich war in dem Haus, in dem der gespenstische Golem jedes Mal verschwand. Mein Herz fing an, sich zu verkrampfen. Mit steifen Lippen sagte ich mir vor, es sei nur der Wind, der da so eisig aus der Ecke herüberwehte, sagte es immer wieder, es half nicht mehr. Die Pagadkarte quoll auf, tastete sich hin zum Rande des Mondstreifens und kroch wieder zurück in die Finsternis. Tropfende Laute, halb gedacht, geahnt, halb wirklich, im Raum und doch außerhalb um mich herum und doch anderswo, tief im eigenen Herzen und wieder mitten im Zimmer. Immer wieder der Pagad, der Pagad. Eine Karte, eine erbärmliche, dumme, alberne Spielkarte ist es, schrie ich mir ins Hirn hinein. Vergebens. Jetzt hat er sich dennoch Gestalt erzwungen, der Pagad, und hockt in der Ecke und stiert herüber zu mir. Mit meinem eigenen Gesicht. In unserer Reihe Fantastik aus Studio 13 hörten Sie heute die erste Folge des dreiteiligen Hörspiels Der Golem von Hermann Motschach nach dem Roman von Gustav Meyrink. Es sprachen Erzähler Athanasius Pernat, Felix von Manteuffel, Shemaya Hillel, Klaus Weiß, Aaron Wassertrum, Ernst Konarek, Rosina, Andrea Streichert, Charusek, Ralf Lichtenberg, Angelina, Barbara Falter, Zwack, Marionettenspieler, Karl Friedrich. Prokop, Musiker, Wolfgang Gratscholl. Frieslander, Bildschnitzer, Berthold Tötzke. Fürst Altenstädt, Günther Seiwirth. Loisitschek, Wirt, Ernst Konarek. Geheimpolizist, Gerhard Poldatschek. Loisa, Ronald Reder. Ton und Technik, Karl-Heinz Stoll und Steffi Eisele. Regieassistenz, Maria Ohmer. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Fantastik aus Studio 13. In dieser Reihe hören Sie heute den zweiten Teil des dreiteiligen Hörspiels Der Golem von Hermann Motschach, nach dem Roman von Gustav Meyrink. Wer heißt schon Athanasius Pernat? Ich nicht. Aber es gibt jemanden, der so heißt. Der Besitzer des Hutes, den ich heute im Café vertauschte. Der Name steht im Schweißleder. Athanasius Pernat. Ich weiß nur, mein Körper liegt schlafend im Bett. Und meine Sinne sind von ihm losgetrennt. Ich? Wer ist das? Wer ist jetzt ich? Wie ein Blitzstrahl durchfuhr es mich. Ich wusste, wo ich war. Ein Zimmer ohne Zugang, nur mit einem vergitterten Fenster. Das Haus in der Altschulgasse, das jeder mied. Schon einmal hatte sich ein Mensch an einem Strick vom Dach herabgelassen, um durchs Fenster zu schauen, und der Strick war gerissen. Ja, ich war in dem Haus, in dem der gespenstische Golem jedes Mal verschwand. Mein Herz fing an, sich zu verkrampfen. Mit steifen Lippen sagte ich mir vor, es sei nur der Wind, der da so eisig aus der Ecke herüberwehte, sagte es immer wieder, es half nicht mehr. Die Pagatkarte quoll auf, tastete sich hin zum Rande des Mondstreifens und kroch wieder zurück in die Finsternis. Tropfende Laute, halb gedacht, geahnt, halb wirklich, im Raum und doch außerhalb, um mich herum und doch anderswo, tief im eigenen Herzen und wieder mitten im Zimmer. Immer wieder der Pagat. Eine Karte, eine erbärmliche, dumme, alberne Spielkarte ist es, schrie ich mir ins Hirn hinein. Vergebens. Jetzt hat er sich dennoch Gestalt erzwungen, der Pagat, und hockt in der Ecke und stiert herüber zu mir. Mit meinem eigenen Gesicht. Die ganze Nacht waren wir uns schweigend gegenübergehockt in dem Raum ohne Tür. Vergebens hatte ich ihn vor mir selbst wegleugnen wollen. Er erzwang sich Gestalt und starrte zu mir herüber, mit meinem eigenen Gesicht. Bei Tagesgrauen wurde er kleiner und kleiner und verkroch sich wieder in sein Kartenblatt. Da stand ich auf, ging hinüber zu ihm und steckte ihn in die Tasche. Den Pagat. Das Kartenpäckchen, ein uraltes Tarockspiel. Nummer 12 muss der Gehängte sein, überkam's mich wie halbe Erinnerung. Mit dem Kopf abwärts, die Arme auf dem Rücken. Ich blätterte durch. Da war er. Der altmodische Anzug, den ich trug, war mir völlig fremd. Zwei alte Weiber kamen die Straße dahergetrottet. Ich zwängte den Kopf durch das Fenstergitter und rief sie an. Sie hielten mich für den Golem. Warten, bis die Polizisten kommen, die Staatsfalotten, wie Zwack sie zu nennen pflegt? Nein, lieber durch den unterirdischen Gang zurück. Ich kletterte über Halden zerbrochener Ziegelsteine und durch versunkene Keller, erklomm eine Treppenruine und stand plötzlich im Flur des schwarzen Schulhauses, das ich vorhin in halbem Traum gesehen. Eine Flutwelle von Erinnerungen stürzte über mich herein. Hier war ich einst als Knabe gewesen. Keine Zeit nachzudenken. Ich musste nach Hause. Die Straße aber war voll schreiender Meute, wahrscheinlich aufgehetzt von den beiden alten Weibern. Das Gezeter hinter mir war unbeschreiblich. Ich blickte an mir herunter und verstand. Ich trug noch immer jene seltsamen mittelalterlichen Kleider über meinem Anzug. Rasch trat ich in einen Tordurchgang und riss mir die modrigen Fetzen vom Leibe. Keinen Augenblick zu früh. Mein Vater ist nicht zu Hause, Herr Pernath. Sobald er vom Rathaus zurückkommt, will ich ihm sagen, dass Sie nach ihm gefragt haben. Ein sonderbares Mädchen, diese Miriam. Dieses Gesicht scheint geformt nach Proportionsgesetzen, die seit Jahrtausenden verloren gegangen sein müssen. Wenn man es nur in eine Gemme bannen könnte, dieses schlanke, fremdartige, stumm machende Gesicht. wo nur Hillel bleibt. Bevor er kam, wollte ich Angelinas Briefe wegschließen. Eine Fotografie glitt zwischen den Blättern heraus. Ihr Bild. Angelina. Der Vorhang, der meine Jugendjahre vor mir verbarg, zerriss von oben bis unten. Angelina. Der Name kreiste in meinen Adern, wurde zu unerträglicher, gespenstischer Liebkosung. Gewaltsam starrte ich das Bild an, bis ich langsam Herr darüber wurde. Herr darüber. Wie heute Nacht über den Pagat. Endlich Schritte draußen. Ich eilte zur Tür und riss sie auf. Schemaja Hillel stand draußen und neben ihm, warum empfand ich es als Enttäuschung, der alte Zwack. Sie sind wohl auf, Meister Pernat, wie ich zu meiner Freude sehe. Sie? Ein kaltes Sie? Wissen Sie schon, der Golem geht wieder um. Friesländer hat ihn selbst gesehen. Und es hat einen Mord gegeben. Was sagen Sie, Zwack? Ein Mord? Haben Sie denn den Polizeiaufruf nicht gelesen? Den dicken Zottmann, den Lebensversicherungsdirektor, hat man umgebracht. Loisa ist bereits verhaftet und die rote Rosina ist spurlos verschwunden. Warum lächeln Sie, Hille? Glauben Sie vielleicht nicht, dass der Golem spukt? Das Lächeln galt mir. Ich verstand und wäre ihm am liebsten jauchzend um den Hals gefallen. Rasch bot ich meinen beiden Freunden Sessel an. Mir scheint, Hillel, Sie glauben überhaupt nicht an den Golem. Ich würde nicht an ihn glauben, selbst wenn ich ihn hier im Zimmer sehe, Zwack. Das Zeugnis von so vielen Menschen gilt Ihnen nichts. Warten Sie, Hillel, denken Sie an meine Worte. Mord auf Mord wird es jetzt im Ghetto geben. Die Häufung gleichartiger Ereignisse ist nichts Wunderbares. Wenn der Tauwind weht, rührt sich's in den Wurzeln. Was haben Sie da, Bernhard? Was lassen Sie so schnell in Ihrer Tasche verschwinden? Oh, nichts. Nur eine Karte, eine Tarockkarte. Herr Zwack, spielen Sie Tarock? Tarock? Natürlich. Von Kindheit an. Ist es Ihnen niemals aufgefallen, dass das Tarockspiel 22 Trümpfe hat? Genauso viel wie das hebräische Alphabetbuchstaben? Zeigen unsere böhmischen Karten nicht zum Überfluss noch Bilder dazu, die offenkundig Symbole sind? Der Narr, der Tod, der Teufel, das letzte Gericht? Wie laut, lieber Freund, wollen Sie eigentlich, dass Ihnen das Leben die Antworten in die Ohren schreien soll? Wie der Pagat die erste Karte im Spiel ist, so ist der Mensch die erste Figur in seinem eigenen Bilderbuch. Sein eigener Doppelgänger. Hillel sprach die ganze Zeit scheinbar zu Zwack. Aber er schaute mich dabei unverwandt an. Der Pagat, das ist der hebräische Buchstabe Aleph, der nach der Form des Menschen gebaut mit der einen Hand zum Himmel zeigt und mit der anderen abwärts. Einen Hand zum Himmel, anderen abwärts. Das heißt also, so wie es oben ist, ist es auch unten. So wie es unten ist, ist es auch oben. Sie wissen so gut wie ich, dass die Karten für jeden Spieler anders liegen. Wer aber die Trümpfe richtig verwendet, der gewinnt die Partie. Monate schienen vergangen seit dem Seltsamen, das ich erst vor kurzem erlebt hatte. Aus den bunten Arabesken, die die Ereignisse um mich gewoben, stach mit schreienden Farben hervor, was mir Zwack über den Mord an Zottmann erzählt hatte. Zottmann, den man den Freimaurer nannte. Ich saß in meinem Zimmer und arbeitete an einer Gemme nach dem Wachsmodell, das ich von Miriams Gesicht entworfen hatte. Aus dem Material, bläulich leuchtendem Mondstein, hatte ich ursprünglich ein Bild des ägyptischen Gottes Osiris schaffen wollen, angeregt durch die Vision des Hermaphroditen aus dem Buche Ibur. Das Buch Ibur. Unfassbar, was in der kurzen Spanne Zeit in mein Leben getreten war. Ich wurde mir der riesengroßen Einsamkeit bewusst, die mich von meinen Mitmenschen trennte. Mitmenschen? Gegenmenschen? Hillel vielleicht ausgenommen. Und Miriam. Ja, Miriam. Wohl war in den vergangenen Nächten die Erinnerung wiedergekehrt, dass mich all meine Jugendjahre ein unsagbarer Durst nach allem, was jenseits der Sterblichkeit liegt, gefoltert hatte. Aber die Erfüllung meiner Sehnsucht erdrückte mit ihrer Wucht den Jubelaufschrei meiner Seele. Drüben in der Kassette neben dem Buch Ibur, dem Geschenk der Unsichtbaren, lagen die Briefe Angelinas. Ich brauchte nur hinüberzugehen. Eine Flockenschlacht tobte vor meinem Fenster. Und obwohl die Schneedecke der Gasse jeden Laut verschlang, hörte ich doch plötzlich laute Hufschläge. Ich eilte zum Fenster. Drüben stand Charousek in scheinbar friedlichem Gespräch mit dem Trödler Wassertrum. Beide starrten verblüfft den Wagen an, der vor dem Haus hielt. Angelina? Nein, das wäre hellichter Wahnsinn. Also ihr Gatte. Jemand muss ihm verraten haben, dass... Angelina stand im Türrahmen. Also doch. Das konnte nur eins bedeuten. Das Lied war aus. Das Gefühl, ihr helfen zu können, sollte es getrogen haben? Wo ist das Herz aus rotem Stein, klang es in meinem Innern. Vorsichtig, leise forschte ich sie aus. Ihr Gatte weiß? Nein, noch nicht. Er ist verreist. Also ging es ihr um Dr. Salvolis Leben. Wassertrum war bei ihm gewesen, hatte durchblicken lassen, was er wusste. Dass Dr. Salvoli, einst Wassertrums Sohn, den Augenarzt Vassori, in den Tod getrieben hatte und dass er nun Leben für Leben fordere. Ich musste hinunter und dem Trödler alles verraten, dass Charousek den Schlag geführt hatte. Aber damit lieferte ich den Armen der Rachsucht jenes Halunken aus. Ich war wie zerrissen in blutende Hälften. Dann, kalt und gelassen, nannte ich mich einen Narren. Du hast es doch in der Hand. Nimm die Pfeile dort vom Tisch, lauf hinunter und jag sie dem Trödler durch die Gurgel. Und Dr. Salvoli? Er ist so krank. Wassertrum. Diese Gefahr macht ihn wie gelähmt. Er wird Hand an sich legen, wenn er die Krankenschwester nur einen Augenblick aus den Augen lassen. Vielleicht gerade jetzt. Ich muss gleich wieder fort. Darf keine Sekunde versäumen. Meinem Mann werde ich schreiben. Das werden Sie nicht tun. Soll er mir das Kind nehmen, wenn nur Salvoli gerettet wird? Denn damit wird diesem widerlichen Wassertrum die einzige Waffe aus der Hand geschlagen. Das werden Sie nicht tun, Angelina. Überlegen Sie doch, wird Ihr Gatte denn dem Trödler so ohne weiteres glauben? Wassertrum hat doch Beweise. Offenbar Briefe, vielleicht ein Bild von mir, alles, was im Atelier nebenan versteckt war. In fliegenden Worten erzählte ich ihr, ein Todfeind Wassertrums, ein armer böhmischer Student, habe alles zu mir und damit in Sicherheit gebracht. Sie fiel mir um den Hals, lachte und weinte in einem Atem, rannte zur Tür, kehrte wieder um und küsste mich. Dann war sie verschwunden. Ich stand wie betäubt und fühlte noch immer den Atem ihres Mundes an meinem Gesicht. Eine Minute später war alles still, wie ein Grab, auch in mir. Herr Pernath? Charousek. Ich habe geklopft, Sie haben offenbar nichts gehört. Sie haben mich vorhin mit Wassertrum sprechen sehen. Hoffentlich nehmen Sie nicht an, dass ich mich mit ihm versöhnt habe. Die Kanaille fängt an, mich in ihr Herz zu schließen, Meister Pernath. Es ist eine seltsame Sache, dass mit der Stimme das Blut... Er wollte mir einen Mantel schenken. Ich habe natürlich dankend abgelehnt, mich brennt schon die eigene Haut genug. Das Geld, das er mir bot, habe ich allerdings angenommen. Angenommen? Es liegt eine satanische Komik darin, dass Wassertrum sich die Arznei selber bezahlt. Mir graute vor seinen fiebernden Augen. Er nahm sich eine meiner Zigaretten und rauchte, während ich ihm in kurzem von Angelinas Besuch berichtete. Charousek winkte ab. Wassertrum hat bestimmt keine Beweise in Händen. sonst hätte er nicht heute Morgen nochmals das Atelier durchsucht. Merkwürdig, dass Sie ihn nicht gehört haben. Woher wissen Sie... Das Haus gehört ihm. Er hat in der Straßenmauer des Ateliers eine Ventilationsöffnung anbringen lassen. Betritt oder verlässt jemand den Raum, flattert in der Öffnung ein rotes Fähnchen. Und Wassertrum weiß Bescheid. Ich allerdings auch. Sie müssen ihn ja übermenschlich hassen, da Sie jeden seiner Schritte belauern. Hassen ist kein Ausdruck. Genau genommen hasse ich auch nicht ihn. Ich hasse sein Blut. Ich wittere es, wenn auch nur ein Tropfen von seinem Blut in den Adern eines Menschen fließt und... Das kommt zuweilen vor hier im Ghetto. Wassertrum hat mir niemals auch nur das Geringste angetan und doch richtet sich alles, was an Rachsucht und Wut in mir kocht, gegen ihn. Nur gegen ihn. Schon als Kind konnte ich stundenlang im Torweg stehen und durch eine Ritze sein Gesicht mit der Hasenscharte anstieren, bis mir schwarz vor Augen wurde. Ich habe ihn auswendig gelernt, als ich noch gar nicht wusste, warum. Dass es Hass war. Und warum es Hass war, lernte ich erst später. Nachdem ein paar mitleidige Leute mir das Studium der Medizin und Philosophie ermöglicht hatten. Und ich denken gelernt hatte. Wir können wirklich abgrundtief nur etwas hassen, was ein Teil von uns selbst ist. Nach und nach kam ich dahinter, was meine Mutter war und ist, falls sie noch lebt, und dass mein eigener Leib voll von seinem ekelhaften Blut... Nun ja, Pernat, warum sollen Sie es nicht wissen? Er ist mein Vater. Zuweilen kommt's mir wie ein geheimnisvoller Zusammenhang vor, dass ich Blut spucken muss. Mein Körper stößt alles mit Abscheu von sich, was von ihm ist. Ich habe einen Freudentag erlebt, der weit in den Schatten stellt, was sonst einem Sterblichen vergönnt ist. Es war der Tag, da er die Nachricht vom Tode seines anderen Sohnes, Wassorichs, bekam. Ich beobachtete ihn dabei. Unten im Laden. Er blieb eine Stunde lang reglos stehen, zog nur die blutrote Hasenscharte ein wenig höher über die Zähne herauf und stierte. Stierte nach innen. Da fühlte ich zum ersten Mal in meinem Leben Frömmigkeit. Ich ging in die Teinkirche, kniete vor der schwarzen Madonna und die Finsternis des Paradieses hüllte meine Seele ein. Wassertrum hat meine Mutter gezwungen, ihm zu Willen zu sein. Und dann hat er sie an ein Freudenhaus verkauft. So etwas ist nicht schwer, wenn man Polizeiräte zu Geschäftsfreunden hat. Es befriedigte seine beiden hervorstechenden Eigenschaften, die Geldgier und die Wonne an der Selbstqual. Verzeihen Sie, dass ich so furchtbar gescheit daherrede, aber wenn man studiert, kommt einem eine Menge vertrottelter Bücher unter die Hände. Unwillkürlich verfällt man da in eine deppenhafte Ausdrucksweise. Herr Charousek, wenn Sie später einmal in eine bessere Umgebung kommen und Ihren Beruf als Arzt ausüben, wird Frieden bei Ihnen einziehen. Machen Sie bald Ihr Doktorat? Demnächst. Zweck hat's keinen, meine Tage sind gezählt. Sparen Sie sich Einwände, es ist das Beste so. Heilkomödiant und diplomierter Brunnenvergifter? Nein. Ich will jetzt nicht länger stören, wenn es etwas Neues in Sachen Salvoli gibt. Hängen Sie einen Spiegel aus Ihrem Fenster, zum Zeichen. Ich begleite Sie ein Stück. Hillel erwartet mich. Ach. Sie sind mit ihm befreundet? Ein wenig. Misstrauen Sie ihm etwa auch? Da sei Gott vor. Warum sagen Sie das so ernst? Weil Hillel in jedem Atom das Gegenteil von Wassertrum ist. Die Christen, wie immer falsch informiert, halten ihn für einen Geizhals. und heimlichen Millionär. Dabei ist er unsagbar arm. Arm als städtischer Archivar? Ärmer als ich. Wenn er am ersten aus dem Rathaus kommt, laufen die jüdischen Bettler vor ihm davon, damit er nicht dem nächsten Besten sein ganzes Gehalt in die Hand drückt. Er ist der Einzige, an den sich Wassertrum nicht herantraut. Er ist für ihn das Unbegreifliche schlechthin. Vielleicht wittert er auch in ihm den Kabbalisten. Glauben Sie, dass an der Kabbala etwas sein könnte, Charousek? Er antwortete nicht und ging, ohne zu bemerken, wie ich ihm eine 100-Gulden-Note in die Tasche steckte. Hillels Zimmer war schmucklos wie eine Gefängniszelle. Ich arbeitete an meinem Modellierwachs, während Miriam mir gegenüber saß. Muss man denn ein Gesicht vor sich haben, um die Ähnlichkeit zu treffen, Meister Pernat? Nicht so sehr, um die Ähnlichkeit zu treffen, Miriam, als um zu vergleichen, ob man innerlich auch richtig gesehen hat. Also der grobe Augenschein als Richtschnur geistiger Vision. Es muss unendlich schwer sein, sie auf den Stein zu übertragen. Das ist nur mechanische Arbeit. Darf ich die Gemme sehen, wenn sie fertig ist? Sie ist doch für Sie bestimmt, Miriam. Nein. Das geht nicht, das... Nicht einmal diese Kleinigkeit wollen Sie von mir annehmen? Ich wollte, ich dürfte mehr für Sie tun. Aber... Hören Sie mich ruhig an, Miriam. Ich bitte Sie darum. Ich schulde Ihrem Vater so unendlich viel. Sie können es nicht ermessen. Mehr als mein Leben. Weil er Ihnen damals beistand, als Sie ohnmächtig waren. Das war doch selbstverständlich. Die innere Hilfe steht höher als die äußere. Man kann jemanden auch seelisch heilen, nicht nur körperlich, Miriam. Und das hat... Das hat Ihr Vater an mir getan. Da soll ich nicht seiner Tochter eine Freude bereiten dürfen? Gibt's denn gar keinen Wunsch, den ich Ihnen erfüllen könnte? Sie glauben, ich fühle mich unglücklich hier? Vielleicht haben Sie zuweilen Sorgen, die ich Ihnen abnehmen könnte. Sie sind verpflichtet, mich daran teilnehmen zu lassen. Warum leben Sie beide hier in dieser finsteren, traurigen Gasse? Sie leben doch selbst hier, Herr Pernat. Eine Weile schwankte es in mir, dann brach es sich Bahn. Ich erzählte Miriam, wie ich aus Zwacks Erzählung erfahren hatte, dass ich in früheren Jahren wahnsinnig gewesen und der Erinnerung an meine Vergangenheit beraubt worden war. Wie in letzter Zeit Bilder aus meinen frühen Tagen in mir wach geworden. Nur das Erlebnis in dem Raum ohne Tür verschwieg ich. Endlich hatte ich einen Menschen gefunden, mit dem ich mich aussprechen konnte. Zwar Hillel war noch da, aber für mich wie ein jenseitiges Wesen, an das ich nicht heran konnte. Das verstehe ich. Auch ich hänge mit unendlicher Liebe an ihm und bin doch wie durch eine Glaswand von ihm getrennt. Solange ich denke, war es so. Wenn ich ihn als Kind im Traum vor mir stehen sah, immer trug er das Gewand des Hohepriesters. Ich glaube, seine Liebe ist von der Art, die übers Grab hinausgeht und zu groß, als dass wir sie fassen könnten. Als meine Mutter starb und ich glaubte, vor Schmerz ersticken zu müssen, sah er mich an, fuhr mir mit der Hand über die Augen und ich konnte nicht weinen. Er ging hinter dem Sarg her und wenn ich zu ihm aufblickte, lächelte er leise. Ich fühlte, wie das Entsetzen durch die Menschen fuhr, als sie es sahen. Liegt für Sie nicht etwas Furchtbares in dem Gedanken, ein Wesen zum Vater zu haben, das hinausgewachsen ist über alles Menschentum? Ich lebe wie in einem seligen Schlaf dahin. Das bisschen Not wird aufgewogen durch die Hoffnung und das Warten. Das Warten? Das Warten auf ein Wunder. Dass das so wenige kennen. Natürlich verstehe ich unter Wunder nicht, was deutsche Professoren so bezeichnen. Das gesetzmäßige Wachsen des Grases und dergleichen. Sondern eher das Gegenteil. Meine früheren Freundinnen nannten mich deshalb überspannt. Sie glauben aus den Heiligen Schriften nur das, was ebenso gut im bürgerlichen Gesetzbuch stehen könnte. Das Wesentliche in diesen Schriften aber ist das Wunder. Nur das Wunder. Sie sagten, damit verlöre ich den Boden unter den Füßen. als ob es etwas Herrlicheres geben könnte, als den Boden unter den Füßen zu verlieren. Haben Sie denn schon Wunder erlebt? Wir haben oft wochenlang nur von Wundern gelebt. Wenn kein Bissen Brot mehr im Hause war, dann wusste ich, jetzt ist die Stunde da. Ich lief hinunter und kreuz und quer durch die Straßen. Und jedes Mal fand ich Geld. Oft lag ein Gulden mitten auf dem Pflaster und niemand bemerkte ihn. Mm. Bitte lachen Sie nicht, Herr Pfannert. Ich lache nicht, Miriam. Mir kam nur eben ein Gedanke. Mir war eingefallen, wie ich ihren Hunger nach Wundern stillen könnte, zusammen mit dem des Leibes. Der Bäcker legte ihr immer vom Gang aus einen Brotlaib ins Küchenfenster. Konnte es schwer sein, da einen Dukaten hineinzuzaubern? Vor der Tür traf ich auf Hillel. Herr Pernath, Sie waren gewiss hier, mich um Rat zu fragen, in der Sache, die die fremde Dame betrifft. Ich weiß es von dem Studenten Charusek. Er hat mir alles erzählt. Auch das, dass Sie ihm Geld geschenkt haben. Nun, in seinem Fall hat's wohl nicht geschadet, aber manchmal schafft man sich und anderen nur Leid damit. Gar so leicht ist das Helfen nicht. Sonst wäre es sehr einfach, die Welt zu erlösen. Geben Sie denn nicht auch den armen Hillel? Mir scheint, Sie sind über Nacht ein Talmudist geworden, da Sie eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Übrigens, um zum Thema zurückzukehren. Ich glaube nicht, dass der Dame augenblicklich Gefahr droht. Lassen Sie die Dinge an sich herantreten. Der kluge Mann baut nicht vor, sondern wartet ab. Vielleicht trifft Wassertrum mit mir zusammen. Aber das müsste von ihm ausgehen. Er muss herüberkommen. Ob zu Ihnen oder zu mir, ist gleichgültig. An ihm wird sein, ob er meinen Rat befolgen will oder nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich hatte die Absicht, zum Abendessen zu gehen, konnte mich aber nicht aufraffen. Es lag eine Spannung in der Luft, über die ich mir nicht Rechenschaft geben konnte. Hatte sich jemand in meiner Abwesenheit hier versteckt? Wassertrum? Ich suchte überall, auch im Abstellraum. Niemand. Auch die Kassette mit Angelinas kompromittierenden Briefen stand unverrückt an ihrem Platz. Ich bohrte meine Augen in alle Winkel. Nichts. Jenes markverzehrende Nichts, das nicht war und doch das Zimmer mit seinem grausigen Leben erfüllte. Hinauslaufen? Es würde mit mir gehen. Der Raum war voll Augen, die ich nicht sehen konnte, voll von planlos wandernden Händen, die ich nicht greifen konnte. Ich ließ mich in den Lehnstuhl fallen, zählte die Schläge meines Herzens. Keine Erleichterung. Ich fing an, mir Worte vorzusagen. Prinz, Baum, Kind, Buch. Prinz, Buch? War ich schon wahnsinnig? Wieder wahnsinnig? Oder gestorben? Ich will nicht. Ich will nicht. Hört ihr denn nicht? Dann fiel ich kraftlos zurück. Unfähig, irgendetwas zu denken oder zu tun, stierte ich geradeaus vor mich hin. Weshalb er mir nur die Körner so beharrlich herhält. Langsam wurde mir klar, dass ein seltsames Wesen vor mir stand und mir die Hand herstreckte. Wo der Kopf hätte sitzen müssen, konnte ich nur einen fahlen Nebelballen unterscheiden. Vergebens forschte ich darin nach Augen, Nase und Mund. Meine Einbildungskraft gab ihm alle möglichen Köpfe. Sie zerrannen. Die Form eines ägyptischen Ibiskopfes blieb noch am längsten bestehen, verflüchtigte sich aber endlich auch. Statt der Füße berührten Knochenstumpen den Boden. In seiner Hand aber lagen Körner. Bohnengroß, von roter Farbe und mit schwarzen Punkten am Rande. Was sollte ich damit? Wenn ich jetzt nicht das Richtige tat. Zwei Waagschalen schwebten irgendwo im Reich der Ursachen, jede belastet mit dem Gewicht des halben Weltgebäudes. Welche zu Boden sinken würde, das lag an mir. Keinen Finger rühren. Aber auch dann hätte ich meine Wahl getroffen, hätte abgelehnt. Nebenan im Atelier stampften Schritte. Ich glaubte, Wassertrums fluchende Stimme zu hören. Es war mir belanglos. An meinem inneren Auge zog eine lange Reihe menschlicher Antlitze vorbei. Meine Vorfahren. Sie flossen in eins zusammen. In das Gesicht des Golem, mit dem die Kette meiner Ahnen abbrach. Als ich die Augen aufschlug, standen fremdartige Wesen um mich herum. In violette Gewänder gehüllt die einen, die anderen in rötlich-schwarze. Fremdartige Wesen, die Gesichter hinter leuchtenden Tüchern verborgen. Meine Finger zuckten nach den Körnern. Ein Zittern ging durch die Gestalten des rötlichen Kreises. Sollte ich die Körner zurückweisen? Das Zittern ergriff den bläulichen Kreis. Der Mann ohne Kopf stand regungslos. Wieder hob ich den Arm und schlug ihm die Körner aus der Hand, dass sie über den Boden hinrollten. Einen Augenblick glaubte ich, das Bewusstsein zu verlieren. Das Phantom war verschwunden. Ebenso die Wesen des rötlichen Kreises. Die blauen Gestalten hatten einen Ring um mich gebildet. Sie trugen eine Inschrift aus goldenen Hieroglyphen auf der Brust und hielten stumm zwischen Zeigefinger und Daumen die roten Körner in die Höhe. Ein Wintergewitter in seiner ganzen besinnungslosen Wut raste über die Stadt hinweg. Kanonenschüsse von der Moldau her. Die Stube loderte im Licht ununterbrochen aufeinanderfolgender Blitze. Sei ruhig. Sei ganz ruhig. Es ist heute Lel Shimurim, die Nacht der Beschützung. Eine Mattigkeit ergriff von mir Besitz und ließ mich nur mit stumpfen Sinnen und halb im Traum wahrnehmen, was um mich herum vorging. Den ihr suchet, der ist nicht hier. Hierauf sagte die Stimme wieder leise einen Satz, darin kam der Name Henoch vor. Aber ich verstand das Übrige nicht. Zu laut drang von der Moldau herauf das Stöhnen des berstenden Eises. Einer der Bläulichen trat vor und fragte mich, ob ich die Hieroglyphen auf seiner Brust lesen könne. Als ich lallend vor Müdigkeit verneinte, erschien die Schrift auf meiner Brust. Zuerst in römischen Lettern. Shabrat Zere Aur Bocher. Wähle das Licht. Langsam verwandelten sich die Lettern zu Hieroglyphen zurück. Und ich fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. In jener Nacht war die alte steinerne Moldaubrücke eingestürzt. Sie, die Jahrhunderten Trotz geboten. Nie mehr sollte ich meinen Fuß auf sie setzen. Es ging mir nicht aus dem Sinn, während ich an der Gemme schnitt. Nun war sie fertig und Miriam hatte sich wie ein Kind darüber gefreut. Als nächstes nahm ich mir den Buchstaben I im Buch Ibur vor. Dass der Wälzer jemals gespenstisch auf mich gewirkt hatte, ich begriff es nicht. Als ich ihn vorgestern aus der Kassette geholt hatte, sah er nicht anders aus als eben ein altes, mit wertvollen Initialen geschmücktes Pergamentbuch. Der Text war hebräisch, vollkommen unverständlich für mich. Unter dem Buch lag Angelinas Bild. Ich betrachtete es lange. Konnte nicht doch in Erfüllung gehen, was mir die Sehnsucht meines Herzens vorgaukelte? Ich dachte an die Gemme Miriams. Selbst die ersten Künstler aller Zeiten hatten nie Besseres geschaffen. Ich konnte berühmt werden und damit Angelinas ebenbürtig. Zumindest Dr. Salvolis ebenbürtig. Hatte ich kein Anrecht auf Glück? Ist Mystik gleichbedeutend mit Wunschlosigkeit? Ich übertönte das Ja in mir. Miriams Bild drängte sich in meine Gedanken. Wie sie blass geworden war bis in die Lippen, als sie mir von dem Wunder erzählte. Ein Dukaten im Brotleib. Wie hatte Hillel gesagt? Gar so leicht ist das Helfen nicht. Sonst wäre es einfach, die Welt zu erlösen. Was, wenn mein Motiv nur scheinbar rein war? War es nicht nur der selbstgefällige Wunsch, in der Rolle des Helfers zu schwelgen? Ich hatte Miriam viel zu oberflächlich beurteilt. Nun, als Hillels Tochter musste sie anders sein als andere Mädchen. Schon ihr Gesichtsschnitt, der viel eher in die Zeit der 6. ägyptischen Dynastie passte als in die unsrige. Diese neckischen Wunderspiele mussten ein Ende haben. Den Knoten zerhauen? Den Vater zu Rate ziehen? Nein. Die Schamröte stieg mir ins Gesicht. Ich beschloss, einen Wagen zu mieten und mit ihr eine Spazierfahrt zu machen. Fest entschlossen, keinen Widerspruch gelten zu lassen, eilte ich zur Tür und stieß auf der Schwelle beinahe mit einem Mann zusammen. Herr Wassertrum? Pan Pernat. Sie suchen mich? Wenn's nichts verschlägt, ja. Bitte treten Sie näher. Ja. Hübsch haben Sie es hier. Ja, freilich. Es gehört zum Geschäft, dass man's fein hat, wenn so noble Besuche kommen. Ach. Sie meinen die Dame, die neulich hier vorfuhr? Sagen Sie nur offen, worauf Sie hinaus wollen. Was glauben Sie, Pan Pernat? Lasst sich da noch was machen? Eine goldene Uhr, lassen Sie sehen. Ja. Verbeult. Die Scharniere zur Hälfte abgerissen und innen? Steht da nicht ein Name eingraviert? Karl Zottmann. Zottmann, den Namen habe ich kürzlich irgendwo gehört oder gelesen. Im Werk ist nix. Da habe ich schon selber geschaut. Aber das Geheise. Das richtet Ihnen jeder Goldarbeiter, Herr Wassertrum. Es soll solide Arbeit werden. Sozusagen künstlerisch. Na gut, wenn Ihnen so viel daran liegt. Oh, viel daran liegt. Will sie doch selber tragen, die Uhr. Will sagen können, schauen Sie her. So arbeitet der Pantermat. Wenn Sie in einer Stunde wiederkommen, wird alles fertig sein. Oh, für was der Hast. Nächste Woche ist Zeit genug. Das ganze Leben möchte ich mir machen. Vorwürfe, dass ich Ihnen hab gedrängt. Gut, also dann nächste Woche. Ist noch was, Herr Wassertrum? Die Duxel hat Ihnen natürlich gesagt, Sie sollen sich nichts wissen machen, wenn es herauskommt. Was? Habe ich recht? Ich verstehe wahrhaftig nicht, was Sie meinen, Herr Wassertrum. Duxel? Was ist das, Duxel? Da soll ich Ihnen vielleicht Deutsch lernen? Die Hand werden Sie aufheben bei Gericht, das prophezei ich Ihnen. Mir ins Gesicht hinein werden Sie nicht abschwören, dass sie von da drüben zu Ihnen ist herübergelaufen mit nix an, also neppig an deppig. Herr Wassertrum, wenn Sie noch ein Wort in diesem Ton sagen, breche ich Ihnen die Knochen im Leib in zwei. Was ist? Was wollen Sie? Ich meine ja bloß... Erpressungen irgendwelcher Art müssen missglücken, Herr Wassertrum. Sie haben keine Beweise. Ich werde mich einer Zeugenschaft zu entziehen wissen. Ich denke von der Dame zu hoch, als dass ich vor einem Meineid zurückschrecken würde. Will ich denn was von die Duxel? um den Salvoli ist mir zu tun. Um den gottverfluchten Hund, den... Hören Sie, Pernat, die Duxel, gut, sie ist verheiratet. Gut, sie hat sich eingelassen mit dem Salvoli. Was hab ich damit zu tun? Soll sie das mit sich selber abmachen, die Duxel? Ich bin ein Weltmann, sie sind auch ein Weltmann. Wir kennen doch das beide, was? Ich will doch nur kommen zu meinem Geld. Zu welchem Geld? Ist Ihnen denn Dr. Salvoli etwas schuldig? Abrechnungen habe ich mit ihm. Das kommt doch auf eins raus. Sie wollen ihn ermorden. Ach. Ja, wohl ermorden. Schauen Sie, dass Sie hinaus wollen. Auch recht. Hab sie aus der Sache rauslassen wollen. Wenn nicht, nicht. Wenn sie wären gescheit. Der Salvoli ist ihnen doch nur im Weg. Jetzt mache ich mit ihnen allen dreien. Presscollier. Er musste eine Waffe in Händen haben, von der ich nichts ahnte, die auch Charousek nicht kannte. Meine Finger tasteten nach der Feile auf dem Arbeitstisch. Ich wollte zuspringen. Da stand, wie aus dem Boden gewachsen, Schemaja Hillel auf der Schwelle. Aaron, Sie kennen doch den Satz, alle Juden sind Bürgen füreinander. Machen Sie es einem nicht zu schwer. Was haben Sie das nötig zu schnuffeln an der Tür? Ob ich gehorcht habe oder nicht, braucht Sie nicht zu kümmern. Für was soll ich mich jetzt erbäsern? Geben Sie mir meine Uhr zurück. Dies schmelzende Tropfen von den Dächern. Die milde Frühlingsluft machte mich krank vor Sehnsucht. Der Durst nach dem Geheimnisvollen konnte nicht an gegen die Schwüle meines Blutes. Es klopfte. Charousek? Freudige Überraschung. Es war Miriam. Wissen Sie, Miriam, dass ich Sie gerade zu einer Spazierfahrt abholen wollte? Eine Spazierfahrt? Ist denn der Vorschlag gar so wunderbar? Manche Menschen tun ihr Leben lang nichts anderes. Ja, andere Menschen. Warum sollen Sie nicht auch genießen, was andere Menschen an Freude erleben? Wissen Sie, dass ich besorgt bin um Sie, Miriam, um Ihre seelische Gesundheit? Fassen Sie es nicht wörtlich auf. Ich wollte, das Wunder wäre nie geschehen. Wenn ich mir denken soll, dass Zeiten kommen könnten, wo ich ohne solche Wunder leben müsste. Die Wunder würden dann geistiger Art sein, innere Erlebnisse. Innere Erlebnisse sind keine Wunder. Erst wenn die Erde beseelt wird vom Geist, wenn die Gesetze der Natur zerbrechen, dann ist das geschehen, wonach ich mich sehne, seit ich denken kann. Das Geschenk ist es, wonach ich dürste. Was ich erringen kann, gilt mir nichts. Das Geld im Brot war ein Wunder und ein Geschenk. Ja, aber ich war nicht reif, ein Wunder in dieser Form zu erleben. Wie soll ich es Ihnen sagen? Ich würde aufjauchzen vor Freude, würde ich erfahren, dass es gar kein Wunder war. Andererseits, zurückgerissen werden, vom Himmel wieder herab müssen auf die Erde. Glauben Sie, dass das ein Mensch ertragen kann? Bitten Sie doch Ihren Vater um Hilfe. Kann er einen dritten Weg finden, wo es nur zwei Wege für mich gibt? Meine Rettung wäre, wenn mir das geschieht, was Ihnen geschah. Wenn ich alles, was hinter mir liegt, mein ganzes Leben bis zum heutigen Tag vergessen könnte. Was Sie als Unglück empfinden, wäre für mich das höchste Glück. Ich hätte Ihnen nichts davon sagen sollen. Sie waren so fröhlich, als ich kam. Und ich habe Sie angeunkt. Das können Sie nur gut machen, wenn Sie mit mir ausfahren. Schließlich sind Sie kein ägyptischer Zauberer, sondern ein junges Mädchen, dem der Tauwind noch manchen bösen Streich spielen kann. Was ist nur heute mit Ihnen, Herr Pernat? So habe ich Sie noch nie gesehen. Übrigens, Tauwind. Bei uns Judenmädchen lenken bekanntlich die Eltern den Tauwind. Und wir haben zu gehorchen. Tun es natürlich auch. Das heißt, meine Mutter hat damals bös gestreikt, als sie den grässlichen Wassertrum heiraten sollte. Was, Ihre Mutter, den Trödler? Es ist nicht zustande gekommen, dank Gott. Freilich war es ein vernichtender Schlag für den armen Menschen. Der arme Mensch ist ein Verbrecher. Wenn einer solchen Haut steckt und kein Verbrecher wird, der muss ein Prophet sein. Wissen Sie Genaueres über ihn? Er ist ein Besessener. Ein Mensch, der sofort misstrauisch wird, wenn jemand an sein Herz rührt. Man sagt, seine Frau hätte ihn gern gehabt. Vielleicht war es mehr Mitleid als Liebe. Der Einzige, der vom Gegenteil tief durchdrungen war, war er. Überall wittert er Verrat und Hass. Nur bei seinem Sohn macht er eine Ausnahme. Wahrscheinlich in jener instinktiven Furcht, wir könnten aussterben und unsere Mission nicht erfüllen. Um ihm ein Leben ohne Leiden, das heißt ohne Skrupel, zu ermöglichen, lehrt er ihn, äußerlich die Lilie auf dem Felde zu heucheln und innerlich ein Aasgeier zu sein. Dass ihn sein Sohn später verleugnete, nahm er niemals übel. Seine Liebe war selbstlos, wie ich es schon einmal von meinem Vater sagte. Von der Art über das Grab hinausgeht. Was sagen Sie, Miriam? Seltsame Früchte wachsen auf dem Baum des Judentums. Haben Sie je davon gehört, dass Wassertrum eine Wachsfigur in seinem Laden stehen hat? Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählte. Richtig, Herr Pernat. Eine lebensgroße Wachsfigur steht in der Ecke, in der er auf seinem Strohsack schläft. Sie soll einer Christin ähnlich sehen, die er einmal geliebt hat. Charuseks Mutter. Aber kommen wir auf das zurück, von dem Sie gerade sprachen, auf den Tauwind. Ihr Vater würde Ihnen doch sicher nicht vorschreiben, wen Sie heiraten sollen. Mein Vater? Wo denkt Sie hin? Na, dann habe ich ja noch Chancen. Aber das eine bitte ich mir aus. Sie müssen mich einweihen, wenn es soweit ist. Können Sie denn nicht eine Minute lang ernsthaft bleiben, Herr Pernat? Gut, einmal muss ich wohl heiraten. Denn es kann nicht der Sinn meines Lebens sein, kinderlos zu bleiben. Aber es gehört zu meinen Träumen, mir vorzustellen, dass das Endziel der Verschmelzung zweier Wesen... Haben Sie je von dem alten ägyptischen Osiris-Kult gehört, dem Hermaphroditen? Vom Hermaphroditen? Die magische Vereinigung von männlich und weiblich im Menschengeschlecht zu einem Halbgott. Als Beginn eines neuen Weges, der ewig ist. Kein Ende hat. Das muss das Ziel allen Lebens sein, wenn es nicht das Spiel eines idiotischen Gottes ist. Aber Sie bekommen Besuch, Herr Pernat. Ich wüsste nicht, wer... Angelina! Ich gehe wohl besser. Darf ich vorstellen, die Tochter eines lieben Freundes, Frau Gräfin... Meister Pernat, draußen jubelt der Himmel und Sie hocken hier in Ihrer Tropfsteingrotte wie ein alter Frosch. Ich wollte gerade... Übrigens, wissen Sie, was gestern mein Juwelier gesagt hat? Dass Sie der feinste Gemmenschneider von Prag sind. An der Ecke steht mein Wagen. Sie haben doch hoffentlich noch nicht zu Mittag gegessen. Schrecklich, diese aufgerissenen Gassen überall im Ghetto. Kommen Sie, nehmen Sie Ihren Hut. Wir fahren hinaus zum Weißen Berg, dann essen Sie bei mir und dann plaudern wir bis abends. Verlieren wir nicht Zeit, ich gehe schon voraus. Ihren Hut, Meister Pernat. Hören Sie, Miriam, ich würde tausendmal lieber mit Ihnen... Sie dürfen die Dame nicht warten lassen, Herr Pernat. Vergessen Sie nicht Ihren Hut. Da drüben, sehen Sie? Die eingestürzte Moldaubrücke. Sie werden sie wieder aufbauen. Aber es wird nie mehr die alte, geheimnisvolle Brücke sein. Wissen Sie übrigens, Pernat, Dr. Salvoli ist außer Lebensgefahr. Jetzt kommt mir alles, was ich mitgemacht habe, so grässlich langweilig vor. Ich will mich endlich einmal wieder freuen, untertauchen im glitzernden Schaum des Lebens. Ich glaube, alle Frauen sind so. Sie geben es nur nicht zu. Oder sie sind so dumm, dass sie es selbst nicht wissen. Frauen sind völlig uninteressant. Die Nähe eines sympathischen Mannes ist mir lieber als das anregendste Gespräch mit einer noch so gescheiten Frau. Nicht wahr? Ich bin leichtsinnig. Gräfin, ich kann kaum glauben, dass Sie dieselbe Frau sind, die ich damals im Veitsturm getröstet habe. Wissen Sie, Gräfin... Angelina... Wissen Sie, Angelina, dass ich heute die ganze Nacht von Ihnen geträumt habe? Merkwürdig. Und ich von Ihnen. Und in diesem Moment habe ich dasselbe gedacht. Ich zog ihre Hand an meine Lippen, streifte den weißen Handschuh zurück, hörte, wie ihr Atem heftig wurde und presste toll vor Liebe meine Zähne in ihren Handballen. Stunden später ging ich wie ein Trunkener durch den Abendnebel hinab der Stadt zu. Lange stand ich am Fluss über ein Geländer gebeugt und starrte in die tosenden Wellen, den Hut tief im Gesicht. Wenige Wochen, vielleicht nur Tage, dann musste das Glück vorbei sein. Und dann? Ich wollte noch einen Blick auf das Schloss werfen, hinter dessen Fenstern sie schlief, ehe ich in das finstere Ghetto ging. Vielleicht in die Wirtschaft zum alten Ungeld, wo ich bestimmt meine Freunde Zwack, Frieslander und Prokop treffen würde. Piano, Prokop, Piano. Du wächst die Kellnerin auf. Ihr müsst euch den Raubmörder Babinski dazu vorstellen, wie er auf dem Massengrabhügel seiner Opfer sitzt und im Abendschein schwermütig Musik macht. Ein Grund mehr, Piano zu spielen. Raubmörder sind innerliche Naturen, zumindest die Böhmischen. Apropos, die Sache mit dem Golem damals, die hat sich aufgeklärt. Es war ein alter Bettler, der die berüchtigten Kleider hinter irgendeinem Haustor gefunden hatte. Das hängt alles mit der gespannten Luft zusammen heute. Nicht einen Pinselstrich habe ich fertig gebracht. Musste fortwährend an die Rosina denken, wie sie getanzt hat. Im Frack. Ist sie wieder aufgefunden worden? Aufgefunden ist gut. Sie trägt wesentlich zur Hebung des Fremdenverkehrs im Ghetto bei. Der stumme Jaromir ist ihretwegen zum Kitzler geworden. Geht in den Wirtshäusern herum und schneidet Silhouetten. Ja, die Rosina. Verdammt reich geworden übrigens, das Mensch. Ja. Die Gespräche fingen an, eine schwüle Richtung zu nehmen. Ich sträubte mich dagegen, aber je mehr ich an Angelina dachte, umso heißer brauste es mir in den Ohren. Ich verabschiedete mich und ging in die Nebelnacht hinaus. Prompt geriet ich in eine andere Gasse. Da hörte ich eine Stimme. Pan Bernhard, Pan Bernhard. Ein offenes Haustor gähnte neben mir auf. Eine helle Gestalt stand darin. Ich trat näher. Pan Bernhard, Pan Bernhard. Frauenarme schlangen sich um meinen Hals. Aus einer halboffenen Tür fiel Licht. Ich sah, dass es Rosina war, die sich heiß an mich presste. In unserer Reihe Fantastik aus Studio 13 hörten Sie heute Der Golem von Hermann Motschach nach dem Roman von Gustav Meyrink. Es sprachen Erzähler Athanasius Pernat, Felix von Manteuffel. Schemaja Hillel, Klaus Weiß, Aaron Wassertrum, Ernst Konarek, Charusek, Ralf Lichtenberg, Angelina, Barbara Falter, Rosina, Andrea Streichert, Zwack, Marionettenspieler, Karl Friedrich, Miriam, Pia Podgornik, Fürst Altenstädt, Günther Seiwirth, Geheimpolizist, Gerhard Polacek, Polizeirat, Wolfgang Höper, Laponda, Hanno Meyer, Wenzel, Gottfried Breitfuß, Leuser, Ronald Reder, erster Gefangener, Werner Wulsch, zweiter Gefangener, Thomas Pohn, Prokop, Musiker, Wolfgang Gratscholl, Frieslander, Bildschnitzer, Berthold Tötzke, Ton und Technik, Karl-Heinz Stoll und Steffi Eisele, Regieassistenz, Maria Omer. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks 1996. Fantastik aus Studio 13. In dieser Reihe hören Sie heute den dritten und letzten Teil des Hörspiels Der Golem von Hermann Motschach nach dem Roman von Gustav Meyrink. Wer heißt schon Athanasius Pernat? Ich nicht. Aber es gibt jemanden, der so heißt. Der Besitzer des Hutes, den ich heute im Café vertauschte. Der Name steht im Schweißleder. Athanasius Pernat. Ich weiß nur, mein Körper liegt schlafend im Bett. Und meine Sinne sind von ihm losgetrennt. Ich? Wer ist das? Wer ist jetzt ich? Wissen Sie, Angelina, dass ich heute die ganze Nacht von Ihnen geträumt habe? Merkwürdig. Und ich von Ihnen. Und in diesem Moment habe ich dasselbe gedacht. Ich zog ihre Hand an meine Lippen, streifte den weißen Handschuh zurück, hörte, wie ihr Atem heftig wurde und presste toll vor Liebe meine Zähne in ihren Handballen. Stunden später ging ich wie ein Trunkener durch den Abendnebel hinab der Stadt zu. Prompt geriet ich in eine andere Gasse. Da hörte ich eine Stimme. Ein offenes Haustor gähnte neben mir auf. Eine helle Gestalt stand darin. Ich trat näher. Pan Bernhard. Frauenarme schlangen sich um meinen Hals. Aus einer halboffenen Tür fiel Licht. Ich sah, dass es Rosina war, die sich heiß an mich presste. Ein Ende machen. Jetzt. Die Zwirngardine vom Fenster reißen, zu einem Strick drehen und ein Ende machen. Oder mit dieser Feile, mit der ich fast zum Mörder geworden wäre. Arme Miriam, wenn ich wenigstens ihr helfen könnte. Mein bisschen Besitz, Gemmen, Kamelen, Edelsteine, in ein Paket schnüren und ihr schicken. Zusammen mit meinem Geld. Und einen Brief an Hillel schreiben, gestehen, was es mit dem Wunder auf sich hatte. Natürlich Rosen für Angelina. Nein. Ich fände dann nicht mehr zu meinem Mut zurück. Schnell noch für Miriam das Geld von der Bank holen und dann... Pan Bernhard. Wer kann das sein? Hillel? Er darf die Pfeile nicht sehen. Sie, Wassertrum, tut mir leid, ich habe jetzt keine... Nur im ganzen kurzen Augenblick, Pan Bernhard. Kommen Sie, nur ein paar Worte. Schauen Sie, ich möchte nicht, dass der Hillel... gehen wir besser in das Kapuff da. Wenn wir es dadurch schneller hinter uns bringen. Ja, Pan Bernhard. Nun? Ich habe mir's überlegt. Wissen's, das von neulich. Kommt nix heraus dabei. Vorüber ist vorüber. Löblich, Herr Wassertrum. Ja. Das Leben ist zu trist, als dass man es sich gegenseitig noch mit Hass verbittern sollte. Als ob man ein gedrucktes Buch reden hätte. Damit Sie sehen, ich mein's ehrlich. Da. Nehmen Sie die Uhr als Geschenk an. Was fällt Ihnen ein? Glauben Sie etwa... Bitte. Nun gut. Ich will Sie nicht kränken. Da! Ich hab's doch gewusst. Der Hillel. Bleiben Sie ruhig. Ich weiß, er ist da. Reagieren Sie um Himmels Willen nicht falsch. Mein verehrter, liebwerter Meister Bernhard, wie freue ich mich, Sie wohlauf anzutreffen. Tja, ich sehe, Sie staunen über meinen Habitus. Sauberer Anzug, weißer Kragen. Das verdanke ich einem der edelsten und... meist verkannten Menschen unserer Stadt. Er ließ mir Geld zukommen und setzte mich dadurch in die Lage, mich neu einkleiden zu können. Mit Stolz nenne ich seinen Namen. Aaron Wassertrum. Es drückt mir das Herz, ihm nicht danken zu können. Schlechte Menschen haben ihn misstrauisch gemacht. So wird er nie erfahren, wie hoch ich von ihm denke, diese generöse... Schau, Sexe, übertreiben. Der Falsche glaubt nur das Falsche. Meister Pernath, ich beschwöre Sie, verraten Sie ihm nicht, dass ich Ihnen alles erzählt habe. Ich besitze eine abgerissene Seite aus dem Tagebuch meiner Mutter. Hier, sehen Sie, da steht, wie sehr sie meinen Vater liebte. Aber sie scheint es ihm nie gesagt zu haben. Aus dem gleichen Grund kann auch ich Herrn Wassertrum mein Herz nicht öffnen, obwohl er mir Gutes tat. Mein Vater allerdings muss scheußlich an meiner Mutter gehandelt haben. Nun geben Sie Acht. Verflucht! Verflucht! Verflucht sei mein Vater in alle Ewigkeit! Umkommen soll er auf die grässlichste Weise, die sich denken lässt. Und jetzt, Meister Pernath, zu meiner Bitte an Sie. Der edle Herr Wassertrum hatte einen ebenso edlen Sohn, den ich liebte, als wäre er mein leiblicher Bruder, Dr. Vassuri. Er hat sich selbst den Tod gegeben. Warum? Ich weiß es nicht. Als ich an seinem Totenlager stand, da stahl ich eine Rose von seiner Brust und nahm auch das Giftfläschchen an mich, mit dessen Inhalt der Unglückliche seinem blühenden Leben ein schnelles Ende bereitet hatte. Beides, die verdorrte Rose und die Fiole, lasse ich hier auf ihrem Tisch. Oft spielte ich mit dem Gedanken, die Flüssigkeit auf ein Tuch zu gießen und einzuatmen. Und ich würde schmerzlos unserem Jammertal entschweben. Leider fand ich nie den Mut, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Hochverehrter Meister, nehmen Sie beides und bringen Sie es Herrn Wassertrum, aber nennen Sie nicht meinen Namen. Es wird ihm ein teures Andenken sein. Damit Gott befohlen, Herr Pernath. Warten Sie, ich begleite Sie ein Stück hinunter. Schau, Sex, Sie wollen, dass er sich vergiftet. Freilich. Und dazu, glauben Sie, werde ich meine Hand bieten? Nicht nötig. Wenn Sie zurückgehen, werden Sie sehen, dass er die Flasche bereits weggesteckt hat. Ein Mensch wie Wassertrum wird niemals Selbstmord begehen. Sie bedenken nicht, wie Suggestivschmieren Pathos auf Hundsfütter wirkt. Tausende armer Teufel können verhungern, das rührt keinen. Aber wenn ein geschminktes Kamel auf der Bühne die Augen verdreht und dazu Kadenzen trillert, dann heulen sie wie die Schlosshunde. Wenn die Herzjauche überquillt, bedarf es nur eines leisen Anstoßes. Und sie greifen nach dem Gift. Es muss nur zur Hand sein. Charousek, Sie sind ein furchtbarer Mensch. Fühlen Sie nicht... Still, da kommt er! Wir drängten uns in eine Mauernische. Wassertrum verließ taumelnd mein Zimmer und wankte, ohne uns zu sehen, die Stiege hinunter. Charousek schlich ihm nach. Ich kehrte in meine Behausung zurück. Die Rose vom Totenlager Vassuris und das Fläschchen waren verschwunden. An ihrer Stelle lag die goldene Uhr. Der Sprungdeckel war aufgeklappt, ich konnte die Gravur lesen. Karl Zottmann, der Mann, von dem man behauptet, der Golem habe ihn ermordet. Kündigungsfrist 8 Tage, hatte man mir auf der Bank gesagt, als ich mein Geld beheben wollte. Und ein Kerl mit Glasauge, der neben mich getreten war, hatte dreckig gelacht. 8 Tage sollte ich also noch auf den Tod warten. Niedergeschlagen betrat ich das nächste Kaffeehaus. Kaum hatte ich mich niedergesetzt, kam der Kerl mit dem Glasauge herein und nahm am Nebentisch Platz und schielte dauernd zu mir herüber. Er war mir widerlich. Ich zahlte und wollte gehen. Das werden sich der Herr Gedix konsiderieren, bitte. Da hört sich doch alles auf. Was soll das? Sie sind der Pernath? Sie wollen wahrscheinlich sagen Herr Pernath. Als dann keine Faxen jetzt, folgen Sie mir. Sind Sie verrückt? Geheimexplorateur. Sie werden sich Gittix moderieren. Der Herr Polizeirat Otschin erwartet Ihnen. Als dann, Gemma. Sie heißen Athanasius Pernat, Gemmenschneider? Athanasius Pernat, Gemmenschneider. Na, da sind wir ja gleich beisammen, Herr Pernat. Jawohl, Pernat. Also, Herr Pernat, erzählen Sie mir einmal, was treiben Sie so den ganzen Tag? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht, Herr Polizeirat. Das wird sich weisen. Seit wann hat die Gräfin ihr Verhältnis mit dem Salvoli? Sie wissen Bescheid, wissen ganz gut Bescheid. Ihr seliger Vater war mein bester Freund, Athanasius. Ich will Sie retten. Aber Sie müssen mir alles sagen über die Gräfin. Hören Sie, Athanasius. Was meinen Sie mit retten, Herr Polizeirat? Mörder! Sie verweigern also Auskunft über die Gräfin? Dann verhänge ich die Untersuchungshaft über Sie. Ja? Erstens kenne ich niemand namens Salvoli. Zweitens bin ich überzeugt, dass man die Gräfin verleumdet. So. So, so. Nicht wahr, Athanasius? Es war Notwehr. Was war Notwehr? Das mit dem Zottmann. Ich kenne keinen Zottmann. So. So, so. Und wie kommen Sie dann zu seiner Uhr? Die Uhr, Herr Polizeirat, diese Uhr hat mir heute Vormittag der Trödler Aaron Wassertrum geschenkt. Der Aaron Wassertrum hat was verschenkt. Durch ein Gitterfenster hoch oben in der Querwand schaute der Nachthimmel herein. Es hatte 10 Uhr geschlagen, als sich die Zellentür hinter mir schloss. 3 von den 4 Pritschen waren belegt. Ich hockte mich auf die 4. und wartete. Ich riss mir den Kragen auf. Von meiner Pritsche aus versuchte ich, das Fenster zu erreichen. Es ließ sich nicht öffnen. Aber durch eine der Ritzen strömte etwas frische Luft herein. Ich presste den Mund dagegen. So stand ich, bis ich am ganzen Körper zitterte. Wenn doch nur der Morgen kommen wollte. Da, ganz in der Nähe, schlug eine Turmuhr. 1, 2, 3. Gott sei Dank, bald wird es hell. 4, 5, 6, 7, 8. Ich keuchte. Elf Uhr. Ich bin erst seit einer Stunde hier. Ich zwang mich nachzudenken. Wassertrum hatte mir die Uhr des ermordeten Zottmann zugespielt, um mich in Verdacht zu bringen. Er musste also selbst der Mörder sein, oder? Wassertrum musste auch mit dem Polizeirat unter einer Decke stecken, zumindest was Angelina betraf. Wozu sonst die Fragen nach Salvoli? Andererseits konnte Wassertrum Angelinas Briefe noch nicht gefunden haben. Mit einem Schlag stand alles deutlich vor mir. Wassertrum hatte meine Kassette an sich genommen, als ich ihn im Verschlag allein gelassen. Wahrscheinlich versuchte er jetzt gerade, sie aufzubrechen. Wenn ich nur Charousek verständigen könnte. Er musste Salvoli warnen oder Angelina war verloren. Warum hatte ich die Briefe nicht verbrannt? Nach unsäglich langer Zeit kam bleich die Dämmerung. Vor dem Fenster erkannte ich ein riesiges kupfernes Gesicht. Das Zifferblatt der Turmuhr, der die Zeiger fehlten. Meine Mitgefangenen erwachten und starrten mich an. Ah, die Frau Tant, was? Kannst nicht antworten, wenn man die fragt, Fallot? Ich bin wegen eines Verdachtes hier. Pam Bernhard? Jesus Maria, der Pam Bernhard! Läuser? Schau mich nicht an wie ein Gespenst, ich bin's wirklich. Die Herrschaften kennen einander, wie ich bemerke. Erlaube mich vorzustellen. Wosatka der Name, der schwarze Wosatka, Brandstiftung. Schwerer Einbruch. Scheschko, Edna. Na und wegen was für eines Verdachtes sind Sie hier, Herr Graf? Wegen Raubmord. Respekt, Respekt. Und du, Läuser? Respekt. Ich soll den Zottmann ermordet haben. Den Zottmann? Ich auch. Bist du schon lang hier? Ja. Pan Bernhard? Was denn, Läuser? Bitte, bitte, Pan Bernhard, wissen Sie nicht, was die Rosina macht? Es geht ihr gut, sie ist jetzt Kellnerin beim alten Ungelt. Ja, das... Stumpfsinniges Warten. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Woche um Woche. Im Hof stand ein sterbender Baum, den wir täglich 40 Minuten lang umkreisen durften. Ob mein Gesicht auch schon so kittgrau war wie das der übrigen Gefangenen? Um Angelina brauchte ich wohl keine Sorge mehr zu haben. Aber um Miriam. Ich stellte mir vor, wie sie darauf wartete, dass ich das Brotwunder erneuere. Einmal erschien mir mein Doppelgänger. Ich glaubte, jetzt würde alles gut. Aber er versank, ehe ich ihn zu Miriam senden konnte. Ist es eigentlich verboten, Briefe zu bekommen? Weiß ich nicht. Rosina. Wer soll uns schon schreiben? Das ist meine Rosina. Warum schmeckt das Zeug nur so grässlich? Nur wegen dem Soda, weißt schon. Um dem Überhandnehmen des Geschlechtstriebes vorzubeugen. Und die Wanzen möchte wissen, warum sie einen am ersten Tag so gewissenhaft nach Ungeziefer absuchen. Nur wegen der Rasse, Reinheit. Damit sich nicht fremde Insektenvölker kreuzen. Rosina. Rosina. Morgen kommt Landesgerichtspräsident auf Visite. Na, hat sich noch immer keiner daheim? Meine Rosina, Rosina, meine Rosina. Die anderen Zelleninsassen wechselten von Zeit zu Zeit. Nur Läuser und ich blieben. Da machte ich eine Entdeckung. Etwas Spitzes stach mich in der Hüfte. Es war die Feile, die ich zu mir gesteckt hatte, zwischen Rock und Futter gebohrt. Wie konnte sie den Filzern entgangen sein? Wahrscheinlich waren die zu sehr auf Wanzen fixiert. Ich warf die Pfeile auf meine Pritsche und starrte in den Nachthimmel. Als ich später nachsah, war sie verschwunden. Läuser. Einige Tage später holte man ihn ab, um ihn in einer Parterrezelle unterzubringen. Zwei Gefangene, die desselben Verbrechens beschuldigt werden, dürfen nicht in der gleichen Zelle liegen. Ich hoffte von Herzen, dass es dem armen Kerl gelingen möchte, sich mit Hilfe der Pfeile zu befreien. Mai. 3 volle Monate war ich nun eingelocht und noch immer keine Nachricht von draußen. Tag und Nacht träumte ich von Miriam. Wie eine Pflanze heimlich wächst und sprost, war allmählich in mir eine unbegreifliche, tiefe Liebe zu Miriam erwacht. Und ich fasste es nicht, dass ich so oft hatte bei ihr sitzen und mit ihr reden können, ohne mir klar darüber geworden zu sein. Der zitternde Wunsch, dass auch sie mit gleichen Gefühlen an mich denken möchte, steigerte sich in solchen Augenblicken bis zur Ahnung der Gewissheit. Der Tag mit Angelina schien mir einem längst verflossenen Dasein anzugehören. Und Zwack? Der zog jetzt wohl mit seinem Marionettenkasten durch die Provinz und spielte auf grünen Wiesen den Ritter Blaubart. Ich blieb nicht lange allein in der Zelle. Mein nächster Leidensgenosse war ein Schlot mit Soldatenmütze, den ich aus dem Ghetto kannte, vom Wegsehen. Soviel ich mich erinnerte, hieß er Wenzel. Ich wollte ihn nach Hillel und Miriam fragen, aber er winkte ab, wartete, bis die Schritte des Wärters verhallt waren, setzte sich und zog den linken Stiefel aus. Dann zerrte er einen Stöpsel aus dem Absatz, entnahm dem Hohlraum ein kleines gebogenes Eisenblech, riss die locker befestigte Sohle ab und reichte mir beides. So, einen schönen Gruß von Herrn Charousek. Nehmen Eisenblechel und brechen Säulen auseinander in der Nacht. Ich setze drin Briefel von Herrn Charousek. Wenzel, Ich weiß nicht, was ich sagen Dann soll. Dann sag's nix, bittchen. Wir haben's mir nicht eine Minute zum Verlieren. Kann sich sofort rauskommen, dass ich bin in der falschen Zelle. Ich verstehe nicht. Macht auch nix. Ich bin hier, Basta. Aber sagen Sie, Wenzel, was macht Hillel? Und seine Tochter? Dazu ist jetzt keine Zeit nicht. Ich bin hier, weil ich hab einen Raubüberfall gestanden. Was? Meinetwegen haben Sie einen Raubüberfall begangen? No, wenn ich wirklich einen Raubüberfall begangen hätte, möchte ich ihm ja nicht gestehen. Was glauben Sie von mir? Also dann, zuvörderst muss ich Ihnen geben Unterricht in Epilepsie. Worin? In Epilepsie. Geben scharf Obacht, bitte. Zuerst macht mir Speichel in der Goschen. Dann kriegt man Schaum vor den Mund. Nachher, man dreht die Daumen in die Faust. Nachher, man kugelt sich die Augen raus. Und dann, das ist es sich bisher schwer, man stoßt so halber den Schrei aus. So. Und gleichzeitig fällt man sich um. Ja, das ist es sich die natürliche Epilepsie, wo uns der Dr. Hulberg, gottselig, hat gelernt beim Bataillon. Ja, es ist täuschend ähnlich. Aber wozu? Wozu? Wenn einer das gut kann, gleich ist er drüber in Krankenzelle und da ist es sich ausbrechen ein Kinderspiel. Fenstergitter in Krankenzelle ist er durchgesägt und mit Dreck zusammengepickt. Geheimnis von Bataillon. Dann in der Nacht gut aufpassen. Wann eine Seilschlinge kommt herab vom Dach, sie heben Gitter aus, stecken Schultern in die Schlinge und wir ziehen ihnen aufs Dach und lassen ihnen auf der anderen Seite hinunter auf die Straßen. Ja, warum soll ich denn ausbrechen? Ich bin doch unschuldig. Das ist doch kein Grund, um nicht auszubrechen. Wenzel, ich danke Ihnen und Ihren Kameraden herzlich, will aber doch lieber auf legalem Weg freikommen. Naja, wenn's glauben, dass Sie das erleben. Und bitten Sie Herrn Jarusek... Sehr traurig sein, Pan Jarusek. Hat er uns erzählt, was Sie sind für der heimliche Wohltäter? Ja, er möchte zu Hillel gehen und ihm sagen, dass ich mich sorge um seine Tochter Miriam. Hillel. Ui, schwerer Name für Tschech, aber ich werde mir merken. Und er möchte sich doch, soweit er kann, der vornehmen Dame annehmen. Er weiß schon. Sie meinen die adlige Fritschen, die was das Bancha gehabt hat, mit dem Dr. Salvoli. Na, die hat sich doch scheiden lassen und ist fort mit ihrem Kind und dem Salvoli. Wissen Sie das bestimmt? So bestimmt, wie ich weiß, dass Ihr Freund der Läuser ist ausgebrochen, schon vorigen Monat. Dass den Wasserturm der Teufel geholt hat, werden Sie sich wohl schon gehört haben. Den Trödler? Wie? Naja, murksi, murksi. Wie Sie haben den Laden aufgebrochen, war ich natürlich der Erste drin, wie denn nicht. Und da hat er dort gesessen, der Wasserturm. Die Brust voller Blut und die Augen wie aus Glas. Eine Feilen hat er stecken gehabt in der Gurgel. Und im Laden war alles um und um geschmissen. Raubmord natürlich. Die Feile. Die Feile. Ich weiß ich auch, wer es war. Der blattersteppige Läuser. Er ist er sich gekommen durch einen unterirdischen Gang und... Wenzel, was ist? Der Wärter kam herein und puffte ihn in die Seite. Wenzel richtete sich gähnend auf und taumelte hinaus. Fiebernd vor Spannung faltete ich Charuseks Brief auseinander. Ich habe Woche um Woche gewartet, dass Sie freikommen würden, aber vergebens. Eben erst vor einer Stunde gelang mir etwas, wovon ich mir Erfolg für Sie erhoffe. Ich habe erfahren, dass Jaromir, der Bruder des Läuser, dem Wassertrum eine goldene Taschenuhr verkauft hat, die er nach der Verhaftung Läusers in dessen Bett gefunden hat. Nicht schwer, zwei und zwei zusammenzuzählen. Ich habe Jaromir so weit, dass er die Uhr als die bei Ihnen gefundene agnoszieren wird. Bald werden Sie frei sein. Mit mir geht's zu Ende. Ich muss auf der Hut sein, dass mich die letzte Stunde nicht überrascht. Ende April begann meine Suggestion zu wirken. Wassertrum begann laut mit sich selbst zu reden. Ein sicheres Zeichen, dass die Gedanken eines Menschen sich zum Sturm rotten, um über ihren Herrn herzufallen. Dann kaufte er sich ein Notizbuch und schrieb. Er schrieb, dass ich nicht lache. Er schrieb sein Testament. Von dem Moment an, wo er vom Notar kam, ließ ich ihn nicht mehr aus dem Auge. Mein Lebenswerk schien vollbracht, es konnte sich nur noch um Stunden handeln. Da griff ein Unberufener ein und er stach ihn mit einer Feile. Er vergoss das Blut, das er mit sich in die Erde hätte nehmen müssen. Aber ich will mich nicht auflehnen. Mein Hass ist von der Art, die übers Grab hinausgeht. Sein Blut fließt auch in meinen Adern. Und das kann ich vergießen, wie ich will. Ich warte nur noch auf den Befehl. Den Befehl von innen. Unlängst wurde mir offiziell mitgeteilt, dass mich Wassertrum zum Universalerben eingesetzt hat. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass ich für mich keinen Kreuzer davon anrühre. Das möchte ihm so passen. Sein Besitz wird zu Geld gemacht. Und davon, Meister Pernath, fällt nach meinem Tode Ihnen ein Drittel zu. Das ist nichts als Ihr rechtmäßiges Eigentum. Weiß ich doch, dass Wassertrum vor Jahren Ihre Familie um alles gebracht hat. Ein zweites Drittel erhält der harte Kern des Bataillons. Die Leute sollen Zutritt zur Prager guten Gesellschaft bekommen. Das hat die gute Gesellschaft verdient. Das letzte Drittel werden zu gleichen Teilen die nächsten 7 Raubmörder erben, die mangels zureichender Beweise freigesprochen werden müssen. Ich bin das dem öffentlichen Ärgernis schuldig. Leben Sie wohl, lieber Freund. Und denken Sie manchmal an Ihren dankbaren Charousek. Charousek war ein Mensch wie Hillel, wie Miriam, wie ich selbst. Ein Mensch, über den die eigene Seele Gewalt gewonnen hatte. Wieder ging das Türschloss und man schob einen Menschen zu mir in die Zelle. Würden Sie mir gestatten, mein Herr, dass ich mich Ihnen vorstelle? Mein Name ist Laponda. Ich heiße Pernath. Waren Sie schon beim Verhör? Ich komme soeben von dort. Hat es lange gedauert? Nein. Ich wurde nur gefragt, ob ich geständig sei und musste unterschreiben. Sie haben ein Geständnis unterschrieben? Allerdings. Es kann also nichts Schlimmes sein. Sie werden wohl bald wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie man's nimmt. Wie soll ich das verstehen? Was haben Sie denn begangen? Einen Lustmord. Ich brachte vor Abscheu keine Silbe heraus. Er bemerkte es und blickte diskret zur Seite. Wir schwiegen uns an, bis es dunkel wurde und ich mich niederlegte. Er wartete das respektvoll ab, zog sich dann aus, hängte seine Kleider pedantisch in Falten, streckte sich auf seiner Pritsche aus und fiel sofort in Schlaf. Regungslos starr lag er da. Nach Mitternacht aber, als Mondlicht auf sein Gesicht fiel, kam Unruhe über ihn. Ich lag wie so oft wach und dachte voll Trauer an Hillel und seine Tochter Miriam. Da hörte ich ein Flüstern. Es kam von Lapondas Lippen, aber es war zweifellos Miriams Stimme. Laponda hatte die Lider offen, doch nur das Weiße der Augäpfel war sichtbar. Und sein Mund bewegte sich. Frag mich. Miriam. Miriam. Athanasios. Miriam. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Miriam, bist du tot? Nein. Ich lebe. Ich schlafe. Nichts mehr. Ich lauschte. Vergebens. Nichts mehr. Zitternd setzte ich mich auf den Rand der Pritsche. Ich musste all meine Kraft zusammennehmen, um nicht einen Kuss auf die Lippen des Mörders zu drücken, da... Athanasius. Athanasius. Hillel? Bist du es? Hillel! Ja, ich höre dich. Ist Miriam gesund? Weißt du alles? Ich wusste es längst. Sei ohne Sorge. Fürchte dich nicht. Kannst du mir verzeihen, Hillel? Ich sage, sei ohne Sorge. Werden wir uns bald wiedersehen? Ich hoffe es. Warten auf dich. Dann Land. Welches Land, Hillel? In welches Land gehst du? Land. Gad. Südlich Palästina. 100 Fragen schossen mir in der Verwirrung durch den Kopf. Zwak, Jaromir, die Uhr, Angelina, Charusek. Leben Sie wohl, lieber Freund. Und denken Sie manchmal an mich. Das war wörtlich der Schlusssatz aus Charuseks Brief. Lapondas Gesicht lag jetzt im Dunkel. Ich bekam keine Antwort mehr. Der Mörder lag da, stumm wie eine Leiche, ein Somnambuler. Ob er seinen Mord auch unter dem Einfluss des Vollmonds begangen hatte? Als der Morgen graute, wich die Starrheit aus seinen Zügen und machte dem Ausdruck seligen Friedens Platz. Verzeihen Sie, Herr Laponda, dass ich gestern so unfreundlich zu Ihnen gewesen bin. Ich begreife Sie vollkommen, Herr Pernath. Heute Nacht ging mir so mancherlei durch den Kopf. Sie halten mich für krank. Darf ich Ihnen eine direkte Frage stellen, Herr Laponda? Ich bitte darum. Dann sagen Sie mir, was haben Sie heute Nacht geträumt? Ich träume nie. Aber Sie haben aus dem Schlaf gesprochen. Das ist etwas anderes. Ich wandere. Wahrscheinlich haben Sie mich gefragt und es hat aus mir geantwortet, durch mich. Sie wandern? Also waren Sie heute Nacht woanders? Ja, Herr Pernath, in einem sonderbaren Zimmer, das man nur durch eine Falltür von unten betreten kann. Da war ein junges Mädchen, das schlief oder scheintot war. Neben ihr saß ein Mann und hielt seine Hand über ihre Stirn. Ein siebenarmiger Leuchter brannte. Dann ging ich eine Wendeltreppe hinunter. Da saß in einer Kammer ein Mann von fremdartigem Typus, mit schrägstehenden Augen. Er schien auf etwas zu warten. Haben Sie nirgends ein großes altes Buch gesehen? Ein Buch lag auf dem Boden, aufgeschlagen, mit einem goldenen A. War es nicht ein I? Nein. Es war bestimmt ein A. Das verstehe ich nicht. Es müsste... Herr Laponda, was ist mit Ihnen? Warum starren Sie mich so an? Die Schrift. Die Schrift auf Ihrer Brust. Herr Pernath, um Gottes Willen, sagen Sie mir alles. Vielleicht werde ich schon in einer Viertelstunde abgeholt, um ein Todesurteil zu hören. Ohne dass man Ihren Geisteszustand untersucht hat? Das darf nicht sein. Ich werde beschwören... Das ist doch so nebensächlich. Bitte, sagen Sie mir alles. Ich weiß jetzt, Sie müssen gewisse Dinge erlebt haben, die mich nahe angehen. Bitte, Pernath, sagen Sie mir alles. Er drang so in mich, dass mir nichts übrig blieb, als ihm zu erzählen, was mir an Unbegreiflichem widerfahren war. Die Erscheinung des Phantoms hatte sich tief in mein Gehirn gegraben. In seiner Hand aber lagen Körner, bohnengroß, von roter Farbe und mit schwarzen Punkten am Rande. Was sollte ich damit? Ja, was? Wenn ich jetzt nicht das Richtige tat. Zwei Waagschalen schwebten irgendwo im Reich der Ursachen, jede belastet mit dem Gewicht des halben Weltgebäudes. Welche zu Boden sinken würde, das lag an mir. Und? Meine Finger zuckten nach den Körnern. Ich hob den Arm und schlug sie ihm aus der Hand, dass sie über den Boden rollten. Sie haben ihm also die Körner aus der Hand geschlagen? Ich hätte nie gedacht, dass es einen dritten Weg geben könnte. Dritter Weg? Nein. Es war dasselbe, als ob ich die Körner abgelehnt hätte. Nein, denn dann wären sie zwar auch den Weg des Lebens gegangen, aber die Körner wären nicht zurückgeblieben. Sie bedeuten magische Kräfte und werden von ihren Vorfahren so lange behütet, bis die Zeit des Keimens da ist. Ich erzählte zu Ende. Als ich wiederholte, was Miriam über den Hermaphroditen gesagt hatte, dass die magische Vereinigung von männlich und weiblich im Menschengeschlecht zu einem Halbgott als Beginn eines neuen Weges, der ewig ist, das Ziel unseres Lebens sein muss, da liefen Tränen über Lapondas Wangen. Ich wartete, bis er sich beruhigt hatte. Dann beschwor ich ihn, die Richter auf seinen krankhaften Zustand hinzuweisen. Hätten Sie nur den Mord nicht eingestanden? Aber man hat mich doch auf mein Gewissen befragt. Halten Sie denn eine Lüge für schlimmer als einen Lustmord? In meinem Fall ja. Ich hatte die Wahl, zu lügen oder nicht zu lügen. Als ich meine Tat beging, da hatte ich keine Wahl. Etwas in mir war stärker als ich. Glauben Sie, ich hätte gemordet, wenn ich die Wahl gehabt hätte? Weshalb fragten Sie mich vorhin nach meinen Erlebnissen, da Sie doch so viel höher stehen als ich? Ich stehe weit unter Ihnen. Ich fragte Sie, weil ich fühlte, dass Sie den Schlüssel besitzen, der mir noch fehlte. Sie haben ihn mir gegeben. Ich glaube nicht, dass es einen glücklicheren Menschen auf Erden gibt, als ich es heute bin. Das mit dem Hermaphroditen war der Schlüssel. Jetzt habe ich Gewissheit. Leben Sie wohl, Herr Pernath. Ich gehe zur Hochzeit. Es hängt mit dem Lustmord eng zusammen. Monat um Monat zerfloss. Der Frühling zerrann, der Sommer. Und beständig trug ich es in mir herum, Lapondas Buddha-Gesicht mit dem seltsamen, immerwährenden Lächeln. Neue Gefangene kamen. Einer, ein Kerl mit einer Raubtierschnauze, der wegen Kindesmisshandlung zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt worden war, verbreitete Klatsch über Lapondas Tat. Das Zimmer sei ausgebrannt und die Leiche des Mädchens unidentifizierbar verkohlt. Schwarze Haare habe sie gehabt und ein schmales Gesicht. Mehr wisse man nicht. Diese Worte bohrten sich wie ein Pfeil mit Widerhaken in mich ein. Miriam? Aber Miriam hatte mir durch Lapondas Mund geantwortet, ich lebe. Eines Abends im November, meine Verzweiflung hatte einen ihrer Höhepunkte erreicht, wurde ich plötzlich aufgefordert, zum Polizeirat Otschin zu kommen. Die Untersuchung hat ergeben, dass der in Frage stehende Karl Zottmann vor seinem Tode anlässlich einer Zusammenkunft mit der unverehelichten ehemaligen Prostituierten Rosina Metzner in ein aufgelassenes Kellergewölbe des Hauses Nummer Konskriptionis 21873-3 gelockt, dort selbst eingeschlossen bzw. dem Tode durch Verhungern überlassen wurde. Die Untersuchung hat weiters ergeben, dass die Leiche ein Notizbuch bei sich trug, in dem dieselbe zu ihren Lebzeiten mehrere Eintragungen vorgenommen hatte, die den derzeit flüchtigen Loisa Kwasnitschka dringend tatverdächtig erscheinen lassen. Es wird verfügt, das Verfahren gegen den Gelbenschneider Athanasius Pernath mit sofortiger Wirkung einzustellen, gezeichnet Dr. Freier von Schleicher, Untersuchungsrichter. Die Verlesung der Verfügung hat sich bis heute hinausgezogen, weil ihr Name mit einem P beginnt, was im Alphabet erst gegen Schluss vorkommt. Überdies ist Pernath in Kenntnis zu setzen, dass ihm laut testamentarischer Verfügung des im Mai mit Tod abgegangenen Stutmet Inno Charusek ein Drittel von dessen gesamter Verlassenschaft ins Erbe zugefallen ist. Ja. Ah. Nicht amtliche Anmerkung. Der Stutmet Charusek hat ein äußerst mirabundes Ende genommen. Man hat den Tod auf dem Grabhügel des Aaron Wassertrum gefunden, auf der Brust liegend. Er hat zwei tiefe Löcher in die Erde gegraben, sich die Pulsadern aufgeschnitten und dann die Arme in die Löcher gesteckt. Und so ist er verblutet. Ach. Es war Nacht, als ich das Gefängnis verließ. Glücksgefühl durchströmte mich. Ich würde Miriam wiedersehen. Ich nannte dem Droschkenkutscher die Adresse. Doch der schüttelte nur den Kopf. Die Hahnpassgasse sei aufgerissen, das ganze Ghetto werde saniert. Mühsam orientierte ich mich. Da, das Haus, in dem ich gewohnt. Die Vorderseite war eingerissen. Ich kletterte auf einen Erdhügel. Tief unter mir lief ein schwarzer, gemauerter Gang die ehemalige Gasse entlang. Ich schaute empor. Wie riesige Bienenzellen hingen die bloßgelegten Wohnräume nebeneinander in der Luft, vom Mond beschienen. Ich drehte mich um. Von Wassertrums Haus stand kein Stein mehr auf dem anderen. Ich watete durch Schuttfelder, balancierte über schwankende Bretter und kroch unter Querbalken durch. Das ganze Ghetto war eine einzige Steinwüste. In einem Nachtcafé am Rande des Viertels zog ich Erkundigungen ein über Hillel, Miriam, Frieslander, Prokop, Zwack. Niemand konnte mir weiterhelfen. Es blieb mir nur, in aller Frühe auf das jüdische Rathaus zu gehen. Alles, was ich dort erfuhr, war, dass der Archivar Hillel eines Tages ohne Grund ausgeblieben sei. Auch seine Tochter habe man nicht mehr gesehen. Keine Spur, wohin sie sich gewandt haben mochten. In der Altschulgasse, der einzigen, die von der Sanierung bislang verschont geblieben war, mietete ich zwei Dachkammern. Sonderbarer Zufall, es war dasselbe Haus, von dem die Sage ging, der Golem sei einst darin verschwunden. Alles schien vergangen und verschwunden, was mir einst etwas bedeutet. Das Buch Ibur, das fantastische Tarockspiel, Angelina, meine Freunde. Nach dem Weihnachtsfest wollte ich über Land ziehen und nach Hillel und Miriam suchen. Ich würde sie finden, das wusste ich mit dem Herzen. Der Gedanke daran erfüllte mich auf sonderbare Weise mit Zufriedenheit. Einmal war ich noch in dem Nachtcafé. Da kam ein Tabulettkrämer herein und bot allerhand Kram zum Kauf an. Ich suchte in seinem Kasten. Ein Herz aus rotem Stein fiel mir in die Hand und erstaunt erkannte ich es als das Andenken, das mir die kleine Angelina einst im Schlosspark geschenkt hatte. Und mit einem Schlag stand meine Jugendzeit vor mir, als sähe ich in einen Guckkasten tief hinein in ein kindlich gemaltes Bild. Bis in die Nacht saß ich in meiner Kammer, das Herz in der Hand, und meinte, in weiter Ferne Zwacks schrille Marionettenstimme zu hören. Wo ist das Herz aus rotem Stein? Es funkelt im Frierotschein. O du, o gib das Herz nicht her. Ich war ihm drei und hatte es lieb und diente 7 Jahre schwer um dieses Herz. Und hat es lieb. Eigentümlich feierlich wurde mir zumute. Die Kerzen waren heruntergebrannt. Rauch ballte sich im Zimmer. Als ob mich eine Hand zöge, wandte ich mich um. Da stand mein Ebenbild auf der Schwelle. Mein Doppelgänger. In einem weißen Mantel. Eine Krone auf dem Kopf. Dann brachen Flammen durch das Holz der Tür. Ich reiße das Fenster auf, klettere aufs Dach. Glas klirrt, rote Lohe schießt aus allen Fenstern. Warum jauchzt es in mir wie in jubelnder Ekstase? Das Haar sträubt sich mir. Da, der Schornstein. Das Seil eines Rauchfangkehrers ist darum gewickelt. Ich schlinge es um Handgelenk und Bein und lasse mich an der Fassade des Hauses hinab. Komme an einem Fenster vorbei, blicke in den blendend hell erleuchteten Raum. und mein ganzer Körper wird ein einziger Freudenschrei. Hillel, Miriam, Hillel. Ich will auf die Gitterstäbe losspringen, greife daneben, verliere den Halt am Seil. Einen Augenblick hänge ich, Kopf abwärts, die Beine gekreuzt zwischen Himmel und Erde. Dann falle ich. Noch im Sturz packe ich das Fenstersims, aber ich gleite ab. Kein Halt. Der Stein ist glatt, glatt wie ein Stück Fett. Das ist der Stein, der aussieht wie ein Stück Fett. Jäh richte ich mich auf. Ich muss mich besinnen, wo ich bin. Ich liege in einem Hotelbett. Und ich heiße nicht Pernat. Dort hängt der fremde Hut, den ich versehentlich im Café vertauscht hatte. Im Schweißleder steht der fremde und doch so vertraute Namen Athanasius Pernat. Es lässt mir keine Ruhe mehr. Ich wickle Pernats Hut in Papier. Merkwürdig. Er ist fast neu, tadellos sauber und doch so brüchig, als wäre er uralt. Und mache mich auf ins Ghetto. Die Hahnpassgasse. Lauter neue Häuser. Wenig später sitze ich im Café Loisitschek. Die dralle junge Kellnerin kennt keinen der Namen, nach denen ich mich erkundige. Immerhin, dass die steinerne Moldaubrücke vor 33 Jahren eingestürzt ist, weiß sie. Ich frage bei den älteren Gästen herum, gerate an einen soignierten Herrn, schlank und weißhaarig, der mit Studenten Billard spielt. Er ist sehr entgegenkommend. Entsinnen Sie sich vor langer Zeit, etwa als die steinerne Moldaubrücke einstürzte, einen gewissen Athanasius Pernat gekannt zu haben. Pernat? Ja. Pernat? War er so groß wie ich? Schlank, braunes Haar, melierten, kurzgeschnittenen Spitzbart. Ja, ganz recht. Um die 40, damals. Er sah aus wie... Sind Sie ein Verwandter von ihm, Herr? Ich ein Verwandter? Bestimmt nicht. Ich interessiere mich nur für ihn. Ich bin Schriftsteller. Wissen Sie noch mehr? Ich glaube, mich zu entsinnen. Er galt seinerzeit für verrückt. Einmal behauptete er heiße... Laponda. Dann wieder gab er sich für einen gewissen Charusek aus. In späteren Jahren war eine sehr schöne, dunkelhäutige Jüdin geheiratet worden. Wenn ich nicht irre, wohnt er heute auf dem Ratschin. Wo auf dem Ratschin? Wo eigentlich kein lebender Mensch wohnen kann. An der Mauer zur letzten Laterne. Ich rate Ihnen ab, da hinaufzugehen. Sie könnten in den Hirschgraben stürzen und sich alle Knochen brechen. Ich danke Ihnen sehr für den Hinweis, Herr... Altenstädt. Verehrter Fürst Altenstädt. Denselben Weg, den ich heute Nacht im Traum schon einmal gegangen war, wandere ich wieder empor, die kleine, einsame Schlossstiege. Mir klopft das Herz. Ich weiß voraus, jetzt kommt der kahle Baum, dessen Äste über die Mauer herübergreifen. Nein, er ist mit weißen Blüten übersät. Zu meinen Füßen liegt Prag im ersten Licht wie eine Vision der Verheißung. Kein Laut, nur Duft und Glanz. Aber wo heute Nacht das Holzgitter vor dem weißschimmernden Haus gestanden hat, schließt jetzt ein prachtvolles, vergoldetes Gitter die Gasse ab. Ich strecke mich, um über das Mauerwerk hinüberzusehen und bin wie geblendet. Die Gartenmauer ist ganz mit Mosaik bedeckt, türkisblau mit goldenen, eigenartig gemuschelten Fresken, die den Kult des ägyptischen Gottes Osiris darstellen. Das Flügeltor ist der Gott selbst, ein Hermaphrodit aus zwei Hälften, die die Tür bilden. Die die rechte weiblich, die linke männlich. Er sitzt auf einem Thron aus Perlmutt. Und sein Kopf ist der eines Hasen. Die Ohren sind in die Höhe gestellt, sodass sie aussehen wie die beiden Seiten eines aufgeschlagenen Buches. Hyazinthenduft weht über die Mauer herüber. Ein Gärtner mit silbernen Schnallenschuhen, Jabot und sonderbar geschnittenem Rock kommt und fragt mich durch die Gitterstäbe, was ich wünsche. Ich reiche ihm stumm Athanasius Pernats verpackten Hut hin. Er nimmt ihn und geht durch das Flügeltor. Wie es sich öffnet, sehe ich dahinter ein tempelartiges Haus und auf seinen Stufen Athanasius Pernat. An ihn gelehnt Miriam. Beide schauen hinab auf die Stadt. Da wendet sich Miriam um, erblickt mich, lächelt und flüstert Athanasius Pernat etwas zu. Ich bin gebannt von ihrer Schönheit. Sie ist so jung, wie ich sie heute Nacht im Traum gesehen. Athanasius Pernat dreht sich langsam zu mir. Und mein Herz bleibt stehen. Mir ist, als sähe ich mich im Spiegel. So ähnlich ist sein Gesicht dem meinigen. Dann fallen die Flügel des Tores zu und ich erkenne nur noch den schimmernden Hermaphroditen. Der alte Gärtner gibt mir meinen Hut und sagt, ich höre seine Stimme wie aus den Tiefen der Erde. Herr Athanasius Pernat lässt verbindlichst danken und bittet, ihn nicht für ungastfreundlich zu halten, da er sie nicht einlädt, in den Garten zu kommen. Aber es ist strenges Hausgesetz, so von alters her. Ihren Hut habe er nicht aufgesetzt, da ihm die Verwechslung sofort aufgefallen sei. Er hofft nur, dass der Seinige ihnen keine Kopfschmerzen verursacht habe. In unserer Reihe Fantastik aus Studio 13 hörten Sie heute die dritte und letzte Folge des Hörspiels Der Golem von Hermann Motschach nach dem Roman von Gustav Meyrink. Es sprachen Erzähler Athanasius Pernat, Felix von Manteuffel, Schemaja Hillel, Klaus Weiß, Aaron Wassertrum, Ernst Konarek, Charusek, Ralf Lichtenberg, Angelina Barbara Falter, Rosina Andrea Streichert, Zwack Marionettenspieler Karl Friedrich, Miriam Pia Podgornik, Fürst Altenstädt Günther Seiwirth, Geheimpolizist Gerhard Polacek, Polizeirat Wolfgang Höper, Laponda Hanno Meyer, Wenzel Gottfried Breitfuß, Leuser Ronald Reder, erster Gefangener Werner Wulsch, zweiter Gefangener Thomas Pohn. Ton und Technik Karl-Heinz Stoll und Steffi Eisele. Regieassistenz Maria Omer. Regie führte Andreas Weber Schäfer. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks 1996.